Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Wir haben den 28. Mai, 21.10 Uhr. Wer aufnehmen möchte, kann aufnehmen. Ach, die Aufnahme läuft schon. Okay, das mit dem letzten Protokoll, das fehlt mir. Hat das irgendjemand eingetragen ins Wiki? Weiß ich nicht. Wenn es jemand reinkopieren könnte, wäre es cool. Hat doch der Uwe eben rumgemailt, dass das wäre. Der Wiki-Link ist auch eigentlich im Patch jetzt drin. Ist eingetragen, Zeile 61. Das müsstest du nochmal reloaden. Ach, da unten steht's, okay. Gut. Ist es genehmigt von euch oder nicht? Gewinnsprüche? Dann gehe ich der Meinung nach oder der Annahme nach, alles okay ist. Danke, Schatzi. Und Tagesordnung, so wie drin steht, von euch auch genehmigt, in Ordnung. Okay, also Mitgliederzu- und Abgänge, gibt es welche, die hinzu wollen? Ja, ich würde gerne hier Frischfleisch spielen. Frischfleisch, alles klar. Dann stell dich kurz vor, bitte. Ja, ich bin Christoph, ich bin 16 Jahre alt, mache bei uns im Kreis Heinsberg einen Großteil der Pressearbeit. Jetzt auch seit Sonntag bin ich im neuen Social Media Team für die Berti. Dann gucke ich so ab und zu im AK Bauen und Verkehr vorbei und ich glaube in der Partei aktiv jetzt seit anderthalb Jahren circa. Gibt's Fragen? Ja, ich habe eine, wenn ich darf. Los. Klar. Christoph, warum möchtest du gerne bei der ÖA mitmachen, beziehungsweise was möchtest du gerne machen in der ÖA? Da ich das ja bei uns sowieso schon mache und die Mailingliste und auch hier so bei den Treffen jetzt ab und zu mal war, ist natürlich dann ganz praktisch, da so ein bisschen vernetzter zu sein. Und ich bin ja noch Schüler und Öffentlichkeitsarbeit, generell so die Richtung PR-Journalismus, wäre dann auch beruflich mal vielleicht ganz interessant. Und jetzt hier machen würde ich würde mich da jetzt am Anfang noch nicht so festlegen. Man kann ja überall mal so ein bisschen reingucken. Ansonsten, das, was ich jetzt auch in der Berti so ein bisschen mache, Social Media, vielleicht würde ich mich aber auch auf alles eigentlich so einlassen. Super, dankeschön. Wir müssen ihn nehmen, er will Social Media machen. Ich trage es auch direkt ins Protokoll ein, Hularius. Kann mal bitte einer den Pet-Link posten in den Chat? Danke. Okay, so, also Christoph, ich denke mal, ich weiß nicht, wie das Prozedere bis dato auch bei mir war, ob da gesagt wurde, jo, du darfst, ich denke mal, herzlich willkommen, oder? Ja, wir können ja ganz gut fragen, ob es irgendjemanden gibt, der Dagegenrede hat und ansonsten sehr gerne. Die übliche Frage, war er vorher zweimal als Gast hier bei uns drin? Ja, ich glaube, 3-4 Mal waren es, also 2 Mal waren es auf jeden Fall. Sehr freuen. Ich auch. Ich auch, ich finde das toll. Ja, dann spricht dem wohl nichts entgegen. Nur, das ist eine Standardfrage. Macht dir keine Sorge. Nö, ist ja auch gut so. Also dann, herzlich willkommen. Spaß beim Arbeiten. Social Media, du wirst gleich Chef davon, denke ich mal. Nein, Quatsch. Okay, geht weiter. Austritte haben wir keine? Offensichtlich nicht. Also, Bericht aus der Fraktion, geht's weiter. 29.05. Anschlag in Solingen. Zum 20. Mal jährt sich das. Die Fraktion hat daher den Block komplett verdunkelt bis morgen Abend. Dann wählt am 4. Juni die Fraktion einen neuen Vorstand, eventuell den alten, ab 10.30 Uhr. Ich denke mal, da werden wieder haufenweise Gäste da sein, beziehungsweise meldet euch vorher rechtzeitig an, damit da die Plätze im Rund frei sind. Dann am 6. und 7. Juli, Tag der offenen Tür im Landtag. Ich denke, hier sollten wir mal auch mit einer kleinen Abordnung dabei sein. Und Christopher Street D zeitgleich in Köln, 6. und 7. Juli. Aber das ist ja alles noch kinsig, gerade im Juli. Wenn die neue Fraktionsvorsitzende gewählt wird und sowas, sollten wir flott reagieren, finde ich. Da sollten wir auch eine Pressemitteilung rausgeben. Schreibst du es noch kleiner mit dazu, wegen Protokoll? Die Frage ist, wer schreibt? Oder wer hat Idee, was man dazu schreiben könnte, was man vorbereiten könnte? Das hängt von der Person auch ein bisschen ab, ne? Was derjenige sonst gemacht hat in der Fraktion. Schwerpunkte und so, Arbeitskreise. Die Frage, die sich mir stellt, ist das, wie aktuell ist der Eintrag? Weil heute Morgen haben sich noch ordentlich drüber unterhalten. Ich habe es heute Nachmittag ins Pad eingetragen. Alles klar, dann ist es aktuell. Gut, danke. Stand doch drin, dass die bisherigen auch wieder kandidieren. Ich habe da mal was eingetragen, wäre dann wohl auch selber dabei. Und ich gebe mir Mühe, auch da zu sein. Also, ich wäre nur per Stream dabei, aber immerhin. Jo, okay, also wie gesagt, ich werde mir Mühe machen, dass ich da mit vor Ort bin. Ich denke mal, ich weiß nicht, Uwe, bei dir? Abschätzen, aber könnte gut hinhauen. Bin ich jetzt etwas besser zu verstehen? Sehr gut. War das eben Rückkopplung wahrscheinlich? Ja, ich hätte eine Anmerkung zu dem Fraktionssitzung in Brüssel. Habt ihr das schon vorgelesen gerade? Nein, das hab ich jetzt gerade erst gesehen. Dann mach mal. Ja, hier steht ja, 25. Juni wird eine Fraktionssitzung in Brüssel stattfinden. Ich hatte das ja mal angeregt und vorgeschlagen, dass vielleicht die Fraktion Sitzungen außerhalb des Landtages machen könnte, wie die Schleswig-Holsteiner das gemacht haben. Ich hätte natürlich jetzt nicht mit Brüssel gerechnet, sondern eher mit irgendeinem anderen Ort oder mehreren anderen Orten in NRW, weil da mehr Wähler von uns sind. Aber ich finde es spannend und würde gerne mehr darüber erfahren. Ist vielleicht jemand da, der mehr darüber weiß, warum in Brüssel? Also ich habe das im Stream verfolgt, ist zum zweiten Mal heute besprochen worden und Brüssel ist sozusagen das Thema, um die Schnittstellen der verschiedenen Politikbereiche NRW zur EU-Politik mal kennenzulernen. Es gibt dort auch eine Landesvertretung NRW und so weiter, sodass also Robert das wohl überwiegend organisiert hat. Oder nee, René, wer ist der europapolitische Sprecher? Ich glaube, René Kern, ja gut, Nico Kern. So. Ich würde da sehr, sehr gerne mitfahren, wenn das möglich ist und vielleicht kann man da auch tatsächlich dann irgendwas gut von der Fraktion her selber zu machen, ja. Ich weiß noch nicht, ob man das irgendwie vielleicht auch begleiten kann, pressetechnisch von uns her. Okay, ja, wie gesagt, müssen wir gucken. Also das müsste man dann mit Mingo absprechen, ne? Genau, ich würde ihn dazu mal ansprechen und sonst vielleicht auch parallel dann irgendwie in mit den Leuten. Ich weiß ja gar nicht, ob Ingo dann auch mitfährt oder so. Keine Ahnung. Okay. Ja, es gab nur heute wieder mal so ein bisschen Diskussionen, weil natürlich nicht alle können, weil das Montag, Dienstag ist und man natürlich immer wieder feststellt, dass 20 Köpfen und den verschiedenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten man diese 20 Köpfe kaum noch unter einen Hut bekommt. Ja klar, aber ich sag mal so ein Dreiviertel oder so vielleicht. Nee, das war einfach nur. Andreas, was war das? Sorry, mein Fehler. Ah, okay, ich dachte, du wolltest was sagen. Okay, zu der ganzen Geschichte in Sachen Fakten und von der Webseite ist jetzt noch eine Pressemeldung unterwegs. Also Solingen, Brandanschlag Solingen, 20. Jahrestag, ob da irgendwas ist. Wie gesagt, ich gehe jetzt nur hier so sukzessive die ganzen Punkte durch. Sorry, war gerade weg vom Mikro. Ja, wir wollten da eigentlich auch was über die Bundespresse rausgeben. Das ist dann wieder irgendwo versandet auf dem Weg zwischen eingereicht und veröffentlicht. Jetzt haben wir in der AG Migration, also ja, da war das eben auch entstanden, jetzt haben wir da angestrebt, wenigstens noch was zum Brandanschlag, wenn jetzt auch nicht mehr zum Jahrestag des Asylkompromisses rauszugeben. Da auch mal meine Frage an die presseerfahreneren Leute. Hier lohnt es noch als PM jetzt eventuell auf den morgigen Tag gemünzt oder dann schon in Rückschau geschrieben oder bleibt uns da wieder nur jetzt irgendwie ein Blog-Eintrag oder so draus zu machen? Wir müssten natürlich dann quasi im Laufe der Nacht daran erinnern für morgen früh. Und das kann natürlich morgen keiner mehr aufnehmen von der Presse und daraus was machen. Außer halt vielleicht für die Nachrichten abends, aber da wird auch keiner dazu sagen und die Piraten trauern quasi auch mit. Und also ich würde fast sagen, wir nehmen einen Großteil von dem, was du geschrieben hattest, könnte man ja quasi wirklich nehmen und morgen als Erinnerungssache mal draufstellen auf die Seite. Ja, also in der Hinsicht kann ich auch auf jeden Fall jetzt noch was zusammenschreiben. Ich habe jetzt auch die Fotos fertig. So einen einfachen Eintrag zu schreiben, fällt mir auch leichter persönlich jetzt als eine PM. Da habe ich einfach vom Formalen her noch zu wenig Erfahrung mit. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir es vorher ankündigen, da es ja dann über den Bund kommen sollte. Ich habe gelesen, die wollten heute ein Statement machen von dem Bundesvorstand. Ich weiß gar nicht, ob das rausgegangen ist. Und es wäre aber schön, wenn wir ein bisschen zeigen, dass wir schon was dazu gemacht haben. Und wenn du Fotos hast, dann wäre das eine super Sache, dann Blogpost zu machen, Fotos. Das wird auch von allen wahrgenommen. Und wir können es dann hinterher selber weiter. Okay, falls dann noch jemand hat Lust hat, drüber zu schauen oder so, ich stelle in das Pad von heute dann nochmal den Link rein, wenn es fertig ist oder jetzt gleich nach der Sitzung. Ja, morgen rüber und würde das dann bis morgen früh um 9:30 oder so reinstellen bei uns. Klasse, danke. Gab es sonst noch irgendwelche Sachen, die anstehen in Sachen Pressemitteilungen aus der vergangenen Woche, beziehungsweise jetzt für die kommende oder für den Rest dieser? Offensichtlich nicht. Okay, dann gehen wir in die Teamberichte. Mit den Social Media Geschichten. Ja, ohne dass es jetzt hier drin steht, hatte ich eben mit der Christina, also mit Solzkin, in der Werte hier besprochen, dass wir da uns mal vernetzen mit den Leuten, die die Social Media Berti machen. Glücklicherweise ist ja einer davon schon jetzt hier mit dabei. Und da werden wir dann sehen, dass wir da auch ein bisschen die Vernetzung hinkriegen und vielleicht auch die Berti-Leute mit in die Social Media des Landesverbandes mit reinnehmen. Hatten wir überlegt, dass da auch direkt gegebenenfalls auf beiden Sachen mitgepostet werden kann. Ja, wir hatten ja Sonntag da das erste Treffen und da war natürlich auch bei uns die Frage aufgekommen, wo jetzt die verschiedenen Aufgaben liegen, wo wir da differenzieren, ob wir halt auch, also was wir über die Kanäle raushauen, ob wir das parallel machen oder ob wir uns da komplett unterschiedliche Aufgabenbereiche geben, das sollte dann wirklich auch nochmal eindeutig geklärt werden. Wenn ich da was zu sagen darf, die Berti Social Media Accounts und die ÖA Social Media Accounts haben im Grunde genommen eine unterschiedliche Zielgruppe, sodass man sicherlich einige Dinge gleich verwenden kann, aber nicht alle. Im Wesentlichen alles, was Piraten direkt anspricht, aber den Bürger nicht interessiert, das würde ich nur über die Berti machen. Und alles, was wirklich Öffentlichkeitsarbeit ist, im Sinne von wir bringen es an die Bürger, die jetzt nicht unbedingt Piraten sein müssen, das würde ich mehr über die normalen Social-Media-Accounts machen. Ja, ich glaube, ich würde die Trennung noch ein bisschen verschieben in Richtung alles, was Orga ist und was mit dem Wahlkampf zu tun hat, was auch organisatorisch ist, mehr über Berti. Und das, was tatsächlich, wenn es klar ist, dass da ein Event ist, etc., das dann über beide zu machen und auch über einen Landesverband. Weil es gibt bestimmt einige Sachen, die über beide Sinn machen würden. Ja, so gibt's zu. Es gibt eine Schnittmenge auf jeden Fall. Auch allein schon, um das immer zu retweeten vom Landesverband, um allein schon den Berti-Account dann ein bisschen bekannter zu machen. Und ich werde zur Verfügung stellen, auch dem Berti-Team dann unsere Social-Media-Guidelines, die wir ja quasi haben, weil da sicher auch der ein oder andere Tipp mit ist schon. Da hatte ich auch mit Solzken drüber gesprochen. Ich glaube, in unserem Pad irgendwo ist eine Guideline drin. Ich glaube, die kommt vom Bundesverband. Da gab es ja irgendwann so ein Treffen, wo auch in den Landesverbänden alle möglichen Leute da waren. Und da wurde ja, glaube ich, eine gemeinsam erstellt. Aber gerne, dann nehmen wir die auch nochmal. Genau. Gegenseitig austauschen, weil ich hatte Jasna auch mal eine von uns geschickt. Vielleicht ist es aber auch die du hast. Okay, gibt es noch irgendwelche Informationen in Sachen Social Media, irgendwelche neuen Erkenntnisse vielleicht? Dann frage ich einfach mal zwischenrein irgendjemand, wie die Reichweitenauswertung bei Facebook aussieht. Ja, ich kenne, es gibt ja eine ganze Menge Statistikfunktionen, aber also auf was genau du hinaus willst, weiß ich jetzt auch nicht dann. Nee, ich frage jetzt nur, wie die Reichweite überhaupt ist. Wie viele Leute im Grunde genommen von diesen NRW-Accounts, was Facebook angeht, betroffen sind in Gänsefüßchen. Wie viele das sehen. Wenn wir was weiter posten, liegt das meistens so irgendwo so zwischen 1000 und 1500 oder so, wenn ich mich nicht ganz irre. Das ist unterschiedlich. Ich habe die Seite jetzt hier gerade auf. Je nach Posting, also das mit dem Achtung, das war tatsächlich wohl schon ein recht häufig gesehenes Posting, über 2000. Ansonsten ist standardmäßig tatsächlich irgendwas zwischen 500 und 1500, so in dem Bereich. Okay. Nee, war jetzt, interessierte mich einfach nur mal. Okay, geht weiter. Teamberichte, Webseite NRW. Von letzter Woche und da bin ich tatsächlich noch nicht so gekommen. Ich hatte mir da eigentlich so ein bisschen den Sonntag für rausgeguckt gehabt, aber dann kamen da so ein paar Dinge dazwischen am Sonntag und das steht an. Also die Leute sollen eingetragen werden und dann haben wir möglichst vielleicht bis zu diesem Wochenende dann die Kandidaten drin. Jetzt ist ja also, soweit ich weiß, schreibt Reform und Co. sind da ja auch noch dran, ne? Nee, das glaube ich jetzt nicht. Nee, ich hatte, glaube ich, bei der letzten Woche gesagt, ich spreche mich da mit Leonie ab, das habe ich auch noch gar nicht. Das würde ich dann vielleicht einfach morgen machen. Die EchoBot und Meltwater-Imports, sind die direkt dann auf die Webseite? Sollen die dort automatisch passieren? Oder wie ist das? Das müssen wir uns unabhängig davon nochmal überlegen. Die laufen da weiter rein. Und das sollten wir aber erst tun, wenn der, wenn die Schulung Meltwater müssen wir eh da streichen. Das gibt's nicht mehr. Okay. Aber wenn wir die EchoBot-Schulung machen nächste Woche, dann da müssen wir einen Termin für machen. Ja, das steht ja gleich irgendwo unten weiter tiefer drin. Und danach sollten wir das entscheiden, inwieweit wir da quasi für unseren eigenen Pressespiegel die EchoBot-Sachen nehmen. Die laufen aber weiterhin ein. Okay. Ebi, kannst du mal anfangen? Nee. Okay, hätte ja sein können. Am Dienstag war ja letzte Woche noch das Vertreffen mit den mit den Verantwortlichen aus dem Landtag in NRW, also um die gesamte kreativen Szene in Nordrhein-Westfalen. Ich weiß nicht, ob Bernd da letzte Woche schon was dazu gesagt hat. Offensichtlich nicht. Also es geht darum, dass also wie gesagt, Bernd Pirat, die Ariana Gagariana, meiner einer, der Jaroslav, der dort die Videogeschichten im Landtag macht, die Schreibreform, und der Martin S., ich weiß gar nicht, wie sein Twitter-Nick ist, mit dabei war, der Martin, der dort so... Nee, Piratenschlumpf, weiß ich jetzt gar nicht. Martin S., Martin Zierot vielleicht, nee, der ist ja hier. Müsste ich raussuchen, kann ich aber gleich, das ist überhaupt kein Thema. Also wie gesagt, der macht da so diverse Videoeinspielungen, beziehungsweise so diese Baucheinblendungen in den Videos, wo man so Namen etc. pp. Eintragen kann. Und unter anderem war halt auch das Thema Videos, einheitliche Videoplattformen und so weiter. Das heißt, momentan ist es ja so, dass jeder seinen eigenen YouTube-Account nutzt, ob das die Fraktion ist, ob das hier der Landesverband ist, beziehungsweise das Krähennest. Und wir haben dort mehr oder weniger beschlossen, dass wir den Krähennest-Account stilllegen und nur noch über den Account vom Land die ganzen Videos aus dem Krähennest hochladen. Zwar mit den entsprechenden Credits und den entsprechenden Anzeigen. Da wird noch ein bisschen gebastelt, dass man das aktuelle Wahlkampfdesign benutzt für die Layouts, also Spieler sind und diese Einbindung etc. Und dass man nicht mit einem entsprechenden Branding, also mit einem Logo dann arbeiten wird, ob das jetzt Krähennest ist oder Fraktion oder woher das auch immer kommt, dass man das so wie bei Sat1 Pro7 so diese entsprechenden Sendereinblendungen hat. Wie gesagt, ich habe das Passwort von Bernd gekriegt, zumindest für den YouTube-Account. Falls du den nochmal brauchst, Uwe, dann einfach Bescheid sagen, schicke ich dir weiter, dann kannst du dir wieder speichern. Und ich weiß ja nicht, wer den noch hat oder braucht. Erstmal nicht. Martin S. könnte der Martin aus Hamm sein. Noch Martin Skoll oder so. Nee, dann ist es noch ein anderer. Ihr meint den Hamm-Martin? Martin Schumacher? Nee, das ist Martin Böckel. Martin Schumacher sagt mir jetzt nichts. Ihr meint Clay. Ach, nee. Clay. Nee, ich bin auch nicht S, ich bin K. Martin okay. K. Der ist ja da. Ihr macht mich fertig. Ich bin aber gerade am Gucken, wer es ist. Wie dem auch sei. Also da ist momentan noch einiges am Basteln im Krähennest. Ja, und wie gesagt, auf jeden Fall soll das gesamte Wahlkampfdesign, das neue, welches zur Bundestagswahl ist, weiterhin genutzt werden, weil Martin insbesondere meinte, das ist insofern richtig genial, weil... Martin, ich weiß jetzt, wen du meinst, den Nukerales. Genau, danke. Alles klar. Ja, der ist ja auch bei den Kreativen und das vernetzt sich jetzt zunehmend. Das ist ziemlich geil. Richtig. Und wie gesagt, und er meinte nur, dass das Design insofern ziemlich genial, weil es ziemlich vielfältig einsetzbar ist. In Ordnung, überhaupt kein Thema. Er kümmert sich und macht, und wir, denke ich mal, sollten da die kleinsten Probleme zu sehen sein. Krähennest war im vergangenen Wochenende ziemlich heavy unterwegs. Ebi war wohl beim Kandidatentreffen, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Meiner einer ist zur Verkehrswendekonferenz gewesen, in Kerpen, genau. Und Bernd war, wenn ich das richtig weiß, bei einer Anti-Atomkraft-Dings, hast du nicht gesehen, keine Ahnung, und man hat dort wohl Videoaufnahmen gemacht. Stimmt, beim Japan-Tag war ich auch noch in Sachen Verkehrswendekonferenz und habe dort auch noch ein paar Aufnahmen von dem Infostand der Piraten in Düsseldorf gemacht, also da war richtig High Life angesagt. Monsanto habe ich leider nicht geschafft. Okay. Der Bernd war auch noch am Samstag in Kerpen bei der Schulung. Ja, habe ich aufgeschrieben. Der Jens Ballerstedt war auf der Monsanto-Demo und hat die Simone Brandt gefilmt. Die hat da eine Rede gehalten. Ich denke mal, dass ich da irgendwann die Videoaufnahmen zu bekommen. Und irgendwer hatte mich heute auf Twitter angeschrieben, hat auch nochmal irgendwas auf Video. Ah ja, genau, meinen Vortrag in Kerpen, falls den jemand interessiert, zu Europapolitik und Außenpolitik. Ja, das war wahrscheinlich der Martin Böckel, ne? Der Hammer. Ja, der hat genau. Alles gefilmt. Ja. Ja, alles nicht. Er sagte, irgendwann wäre der Akku wohl weggewesen. Okay. Aber gut, ist ja halb so wild. Er hat aber alle Referate gefilmt. Ja. Wie dem auch sei, also es ist haufenweise an Aktionen gewesen und ziemlich viel an Aufnahmen. Also das muss man jetzt erstmal wirklich nachbereiten, die ganze Geschichte. Weiß nicht, hast du noch was zu sagen? Nee, außer dass ich korrigieren muss. Ich war am Wochenende leider nicht in Kerpen. Nee, Bernd. Genau, der Bernd war dort. Na gut, okay. Also, ja, noch irgendwelche Fragen zu der ganzen Geschichte? Also Krähennest. Na, ich sehe, dass der Extra-Tobi hier ist. Ist der wieder dabei, oder? Der ist immer dabei. Der hat immer seine Finger irgendwo drin. Tobi ist nie richtig weg. Und das habe ich auch nie geglaubt, dass der sich mal auf drei Wochen irgendwo verabschiedet. Das geht gar nicht. Der wird schon wieder irgendwann frische Lunte schnüffeln, denke ich mal. Ja, der hat mich nämlich besonders gerne in Popo getreten, wenn es um die Aufnahmen von der Vorstandssitzung ging. Ja, ja. Danke dafür. So, okay, also offensichtlich keine Fragen. Dann Nebelhornradio. Wir hatten am Samstag. Ja. Darf ich einmal kurz mit Popo treten dazwischen gehen? Ich hatte da ja was geschrieben zu der Vorstandsseite. Hört ihr das noch, Paki? Ja, da sind wir dran. Die wird im Moment neu überarbeitet. Wir sammeln auch gerade die einzelnen Profile noch von den Leuten im Vorstand und wollen da vielleicht eventuell so einen Gesamtblogpost erstmal draus machen und uns vorstellen. Ich hatte angedacht, das noch diese Woche auf dem alten Blog zu machen, und ich bin mit dem Unterstrich gerade dran, das neue Vorstandsblog zu befüllen und zu designen. Okay, prima. Warum macht ihr nicht einfach einen Satz? Der neue Vorstand bedankt sich für die Wahl. Punkt. Und jeder versteht, es ist ein neuer Vorstand da. Und schon ist das Problem gelöst. Ja, ist eine Idee. Das war's, danke. Gut, dann weiter im Text. Also, Nebel und Radio. Wir hatten vorgestern um 20 Uhr einen Termin im Mumble, so, ich sage jetzt mal so eine Art Redaktionskonferenz, und haben dort mal die ganze Geschichte Radio komplett neu abgesteckt. Nach den Querelen aus den letzten 3-4 Wochen hat sich jetzt im Grunde genommen ergeben, dass doch ziemlich viele Leute Interesse haben. Wie gesagt, die wichtigste Erkenntnis, ich habe es mit hingeschrieben schon mal, dass eigentlich alles, was Medien der Piraten sind, ob das diverse Blogs sind, beziehungsweise Zeitungen, Zeitschriften, wie gesagt, Leuchtfeuerfunk mit dabei, das Krähennest, im Grunde genommen tatsächlich ihre Arbeit bündeln werden, alleine schon mal auch in Bezug auf den bevorstehenden Bundestagswahl, dass man dort wirklich Informationen von links nach rechts schieben will und oder beziehungsweise schieben wird und dort einfach nur auf kürzestem Weg Informationen austauschen. Es ist, wie gesagt, alles noch im Umbau, im Neuaufbau. Da gibt es zwar immer noch ein paar technische Probleme, die wir erstmal lösen müssen, mit Pac-Man und allen, die dazu sind. Aber wie gesagt, die O-Ton gestern war im Grunde genommen, dass alle die da waren, weiter mitmachen wollen. Und es sind auch neue Leute dabei gewesen, die am Radio mitrödeln wollen. Und ja, also im Grunde genommen ist es eine ziemlich positive Gesprächsrunde über gut 2 Stunden gestern gewesen. Wie gesagt, das Protokoll ist drin. Die Auswertung habe ich noch mit reingeschrieben, die da steht. Läuft da nicht unbedingt mit Zutexten. Wer Fragen hat, kann fragen. Okay, keine Fragen, dann geht ab zu den kreativen NRW. Gut, Mailingliste kann sich jeder selber anmelden und mitlesen. Das Trello kann sich, glaube ich, auch jeder anmelden. Wer mitmachen will, wie gesagt, einfach Account anlegen, Usernamen und den Usernamen ans Paki kommunizieren. Am besten per Twitter, glaube ich. Ja, um was geht's? Ganz kurz, soll ich kurz sagen, um was es geht, oder kennt ihr es alle? Also wir hatten es letzte Woche ja noch, ne? Ich weiß nicht, ob das noch jemand wissen will. Ich war ja nur letzte Woche dann leider doch nicht da. Ah, okay. Weil der Weg von Düsseldorf bis nach Dortmund war dann doch etwas weit geworden. Also ich kann auf jeden Fall hier jetzt schon mal sagen, das hat sich voll gelohnt, die Ankündigung letztes Mal. Wir sind jetzt 7x4, 28, 31 Leute in dem kreativen Team, und das Trello füllt sich. Wer da mal reinschaut, sieht, wir haben jetzt auch eine Pad-Umgebung. Es wird gerade ein Doodle gemacht fürs erste Treffen, also fürs erste selbstständige Treffen. Es gibt die ersten Aufträge und wir sind fleißig am Verteilen. Und den ersten Flyer gab es auch schon für die Stadtbahn Bielefeld. Den hat die Gaga irgendwie gestern gemacht. Ja, und jetzt wird das halt so im bisschen in dem Sinne wie die SG Gestaltung, aber speziell halt für NRW, durchstrukturiert. Wir haben gestern in der AG Technik einen FTP-Server beantragt, wo wir Daten hin und her schieben können. Es gibt eine eigene Wiki-Seite, und das langsam aber sicher baut sich das alles schön von alleine auf. Paki? Ja? Darf ich da mal sowas ins Trello doch, was damit werden soll. Da steht irgendwie was von einem Flyer. Aber ob was jetzt damit passieren soll, soll es jetzt Korrektur gelehnt werden, was soll damit passieren? Da steht da nichts bei. Du hackst, Holarius. Holarius, kleiner Tipp. Ach, ist schon weg. Hat man irgendwas verstanden? Du hast so gut wie gar nichts. Kleiner Tipp, PC neu starten und deinen WLAN-Router neu starten oder per Kabel. Nee, ist schon okay, ist schon okay. Ich kenne das Problem. Hört man mich jetzt vernünftig? Ja. Gut. Also nochmal, Paki, wenn du ins Trello was einbaust, bitte mit einem Arbeitsauftrag, bitte. Ah, jetzt kommt Paki erst. Sorry, ich bin rausgeflogen. Gut. Nochmal, wenn du was ins Trello stellst, wie jetzt diesen Flyer vom AK Wifi, sag doch bitte, was damit passieren soll. Also soll das Korrektur gelesen werden, soll es designt werden, was soll passieren damit? Steht da nicht bei. Ich bin gerade auf der Seite. Ganz einfach, es sind Sachen, die zu tun sind. Das soll jemand übernehmen. Und das tust du, indem du dich, wie wenn du weiter runterkst, Design von Videoelementen, das haben zwei Leute übernommen, diese Aufgabe. Ja, aber, Bali, wenn da nicht steht, was zu tun ist, dann ist das doof. Das war gemeint. Mehr war nicht. Ich wollte nur, dass klar steht, dabei steht, was ist zu tun. Gut, dafür gibt's die Diskussionsfunktion und manchmal auch einen Link auf ein Pad, was zu tun wäre. Das ist in dem Fall nicht geschehen. So, ich bin wieder da, Holarius. Im Prinzip, ich weiß, was du meinst, aber ich habe vom AK-Wifi bisher noch nichts zurückgehört. Was da mit Anträgen ist und so. Ich habe auch mit den Leuten jetzt besprochen, dass wir erstmal warten, bis die Bundesflyer fertig sind, um zu gucken, ob wir da jetzt, was wir da noch raushauen. Okay. Bevor ich jetzt wieder rausfliege, sage ich das mal schnell. Ja, im selben Zusammenhang, wie gesagt, steht dann noch informelles Treffen. Uwe, Christopher, Britta, Sasa und Paki. Die Neustrukturierung AG Öffentlichkeitsarbeit mehr oder weniger angegangen sind. Mit ein paar möglichen Vorschlägen in Aufteilung klarer Teams, Bestimmung des hauptverantwortlichen Koordinators, Stellvertreter und so weiter. Soll man das jetzt heute noch diskutieren oder soll das nach hinten geschoben werden? Das ist im Prinzip nur eine Art Meinungsbild jetzt. Also wir hatten uns da letzte Woche zu getroffen und haben das schon mal so ein bisschen vorbereitet, konzeptuell. Jetzt wollten wir eigentlich, also so habe ich das auch verstanden, Uwe, wollten wir erstmal hören, was der Rest der AGÖA dazu denkt und ob wir das so machen oder anders, ist ja relativ offen noch. Gut, dann würde ich an der Stelle vorschlagen, ich weiß nicht, ob alle anderen der Meinung sind, sollten wir nach hinten stecken heute, weil es wird mit Sicherheit die eine oder andere Diskussion dazu geben, so nach dem Motto, macht das Sinn, wozu, warum und weshalb, und das im Grunde genommen auf die nächste Woche eigentlich so mal auf eine Grundsatzdiskussion oder eine Entscheidung verschieben auf die nächste Woche und das, wie gesagt, im Anschluss an die Sitzung hier mal diskutieren, ob das Sinn macht, dass man da wirklich mal ein Brainstorming machen kann, so völlig frei von allem. Ich würde das schon gerne in der Sitzung besprechen, weil ich das auch gerne in der Aufzeichnung haben möchte. Und ich glaube auch, dass das für diejenigen, die jetzt vielleicht gerade nicht dabei sein können, heute ja auch interessant ist, warum und wieso man überhaupt zu dieser Überlegung gekommen ist und das so neu zu strukturieren. Und ich würde da schon gerne heute auch drüber diskutieren, weil die Neustrukturierung wird relevant sein für den Wahlkampf. Und das wird echt allerhöchste Zeit. Deswegen würde ich das einfach total ungern noch weit nach hinten rausschieben wollen. Gut, dann zumindest ans Ende der Sitzung, weil es sind noch ein paar andere Punkte, die, glaube ich, auch wichtig sind und schon mal fast fertig durchgeplant. Wir können sicher auch nächste Sitzung noch diskutieren. Nur nochmal zum Hintergrund. Also das war ja eine Idee, die mit aus dem Vorstand kam. Und Neustrukturierung ist ja vielleicht auch, also es war ja bei uns eher auch so eine Art Brainstorming dann, wie man was mitmachen und aufteilen kann. Und Neustrukturierung heißt ja tatsächlich nicht Umstrukturierung, sondern überhaupt eine Strukturgebung. Denn im Moment ist es zwar so, dass es die Sachen alle gibt, aber die Überlegung ist tatsächlich ja zu sagen, okay, man macht da wirklich eigene Teams draus, die auch einen Ansprechpartner an Festen haben, der dann gegebenenfalls auch das dann mit einer Beauftragung machen kann oder sowas. Das war ja, glaube ich, auch Teil einer Überlegung, die dann aber ja eher im Vorstand gefasst werden. Ja, also das wäre eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit wäre halt, dass wir halt einen AG-Koordinator bestimmen oder eben ausschreiben, wie auch immer, und der dann halt in Zusammenarbeit mit dem Team die einzelnen Beauftragungen ausspricht. Das geht auch. Genau. Okay. Sollte vielleicht auch aus dem Team herauskommen, dass wir da quasi also, intern vielleicht beim nächsten Mal drüber sprechen und Vorschläge machen von, also von oder mit Personen auch. Und dann macht es ja vielleicht eh Sinn, dass dann beim nächsten Mal tiefer also, anzugehen. Oder vielleicht auch zu teilen jetzt. Ja, ich würde es schon gerne jetzt machen, weil uns rennt die Zeit davon. Und wo sollten wir das sonst diskutieren als hier? Zumal da jetzt eine Neuerung dazugekommen ist, und zwar denke ich, dass es für uns alle, also für alle innerhalb der AGÖA wichtig wäre, wenn wir ein eigenes Team hätten, was Content, also für Content sorgt, sprich die Medien sichtet, Lektorat macht und sich um alles Inhaltliche kümmert und das auch auf dem Schirm hat und ein bisschen sammelt, weil wir werden mit Sicherheit sehr viele verschiedene Themenstränge im Wahlkampf fahren. Ich gehe mal so von 4 bis 6 aus und da sollten schon Leute sein, die das dann auch ein bisschen beobachten, was da in der Presse passiert, woran wir denken müssen, welche Aktionen wann am besten geplant werden. Das alles zu beobachten würde, glaube ich, ich sag mal jetzt jeden Einzelnen da fordern und ich glaube, dass wir das dann auch ein bisschen konzentrieren können und auch ein bisschen gezielter unsere Aktionen planen können, auch die Pressearbeit gezielter einsetzen können. Das ist interessant, weil jetzt du Content-Team geschrieben hast und unten auch was dazu steht. Wir überlegt hatten, eher so ein Auswertungsteam auch zu haben, was hier aber nicht noch mit drin ist. Ich weiß nicht mehr, wie wir das genannt haben. Aber darf ich mal reingrätschen, Leute? Das ist eine Geschichte, die ist wichtig, durchaus in meinen Augen. Aber können wir das nicht wirklich zum Schluss machen? Weil viele interessiert Struktur nicht, die wollen arbeiten. Nee, das ist jetzt wirklich wichtig. Ich würde das auch gerne machen. Okay. Dass da vielleicht noch zu werden, denn in der Sitzung mit der Wahlkampfkoordination ist auch festgelegt worden, dass das Wahlkampfkoordinatorenteam auch ein Content-Team macht, zwar da auch nicht begrifflich miteinander kommt, dass die Kandidaten inhaltlich unterstützt. Also dann nennen das Team doch einfach Thema-Team oder sowas. Thementeam. Ich glaube, was ja als Content-Team steht, ist gerade nicht das Thementeam, ne? So wie ich es verstanden habe, oder? Oder doch? Also meint das Content-Team jetzt, das ist das Team, das den Content produziert oder das ist das, was jetzt die Themen sammelt? Beides. Also ich meine, dass ein Content selber produzieren, sind ja die Leute, die sowieso in den Teams arbeiten. Also Social Media kümmert sich um irgendwelche Posts, die sammeln sich die zusammen. Die Kreativen werden gefüttert von den Arbeitskreisen, von den Listenkandidaten und sonst wie irgendwelchen Piraten. Das Presseteam schreibt die Pressemitteilungen. Das Content-Team arbeitet im Prinzip mit allen zusammen und ist ein bisschen Schnittstelle für die Sachen, die von außen reinkommen und aber auch für die Sachen, die nach außen rausgehen. Also sprich, die beobachten, was in der Presse über uns geschrieben wird, die beobachten, ob unsere Aktionen angekommen sind, die beobachten aber auch, ob irgendwo Aktionen sind oder Termine sind, die für uns relevant sind, die wir auf dem Schirm haben müssen. Also so ein bisschen so dieses diese Redaktion, ja, also diese Chef vom Dienst oder so, der halt täglich immer so ein bisschen das Gespür dafür hat, was passiert und im Notfall oder auch über einen längeren Zeitraum die Leute antriggert, anschreibt und sagt, hier Leute, guckt mal, dass ihr das auf dem Schirm habt. Und das nicht explizit so wie dieses Team, was Uwe gerade meinte, für die Listenkandidaten, sondern nur für die AGÖA. Weil die ÖA müsste sich letztendlich auch über den Bundestagswahlkampf hinaus strukturieren. Es wird sowieso Schnittstellen da geben. Es kann auch Schnittstellen mit dem Team in der Berti sein, die sich da gegenseitig befeuern oder gegenseitig anregen. Vielleicht kommt das ja auch sogar dazu, dass einer von denen mit hier in der AGÖA ist oder so. Aber es geht halt vor allem darum, inhaltlich mehr auf dem Schirm zu haben, mehr mitzukriegen, mehr Sachen abzugreifen und eben auch schneller zu agieren. Dann sollten wir das aber Themen und Termine nennen vielleicht. Ja. Und was darin dann noch fehlt, ist nämlich ein Medienanalyse-Team. Da haben wir auch drüber gesprochen. Das fehlt in der Liste noch, ja. Ja, das war eigentlich so Medienanalyse, Themen, Termine, war eigentlich genau das, was ich meinte. Also letztendlich das, was auch der Koordinator macht, aber eben inhaltlich. Kleine Frage oder kleine Bitte. Genau an demselben Thema war ich nämlich auch dran. Also ich würde mich da zum einen anbieten, da mitzumachen. Zum anderen würde ich gerne, dass diese Medienanalyse durchaus dann auch vorangetrieben wird dann da. Und nochmal wiederholt hier fragen, kann ich da einen Zugang bekommen zu, bitte? Wozu? Andreas, Zugang zu was? Achso, zu dem Echobot-Tool. Da frage ich schon seit 4 Wochen. Ich weiß nicht, wie das zustande kommt, wie man da überhaupt reinkommt. Also da bin ich echt überfragt. Da steht unten runter, steht irgendwas mit Echobot-Schulungen. Ich weiß nicht, wer hier überhaupt mit dem Tool arbeitet oder das kennt. Die Schulung soll nächste Woche stattfinden und danach können wir das mit Sicherheit auch mit den Zugängen regeln. Okay. Ich würde die Sache ein bisschen kleinteiliger oder kleinschrittiger quasi denken. Also ja, wir brauchen ein Team, was sozusagen der Antreiber, der Anreger ist, der auch immer mal wieder dann die AKs antriggert, sagt bitte was zu dem Thema, zu dem Thema, zu dem Thema. Das wäre super, wenn wir dafür ein Team hätten. Aber dann das Produzieren beziehungsweise auch dann sowas wie das Lektorieren und so, das sollte ein anderes Team sein, das sich darauf ganz darauf konzentrieren kann. Das sollten wir nicht vermischen. Das ist relativ wichtig, finde ich. Ja, aber ja, habe ich jetzt aber auch so verstanden, dass das genau so gedacht ist. Also, dass wirklich ein Team sich einfach nur darum kümmert, zu gucken, was liegt in der nächsten Zeit an, was ist in irgendeiner Art und Weise relevant, sich die entsprechenden, sei es die AKs oder auch die entsprechenden Leute rauszusuchen, die da sich vielleicht irgendwie zu äußern könnten oder sollten und dass dann was vorbereitet wird. Das Vorbereiten selber dann aber gar nicht mehr unbedingt mitmachen müssen, sondern vor allem einfach nur erstmal darauf hinweisen und an dem Schreiben, an dem Prozess selber jetzt gar nicht mal unbedingt mehr beteiligt sein müssen. Wenn sie wollen, natürlich klar, aber nicht mehr unbedingt dran sein müssen. So habe ich das zumindest verstanden. Also Lektorat, was Lektorat angeht, das ist wirklich eins der wenigen sehr, sehr gut funktionierenden Teams, die es im Bund gibt. Da würde ich eigentlich eher versuchen, dass jeder, der Lektorat machen will, möglichst einfach im Bundesteam mitmacht und wir, wenn wir das wollen, Lektorat, das heißt tatsächlich Korrekturlesen über das Lektorenteam im Bund machen und das anfragen. Ja, das wäre natürlich auch eine Idee. Das ist eine gute Idee. Wer hat da gerade reingeschrieben, Lektorat alle ins Protokoll? Ich war das, weil ich bisher habe ich das so mitbekommen, dass das wirklich ein Großteil der Leute aus der AGÖA sowieso machen. Also wenn du auf der Liste aufrufst, dass die dann ins Bett kommen. Ja, das ist prinzipiell richtig, aber ganz prinzipiell, das ist aber auch eine Sache, die nicht alle machen können und machen sollen. Es gibt, dafür sehe ich einfach dann zu viele Fehler, auch wenn schon jemand lektoriert hat oder auch zu komplexe, umständliche Formulierungen und ähnliches. Also Lektorat, das ist, finde ich, eigentlich etwas, wofür man auch gewisse Vorkenntnisse haben sollte. Das wäre schon nett. Ja, habe ich dir recht. Okay, was haltet ihr denn von der Idee, dass wir ein, ja, so eine Art Chef uns holen oder ja, geben, der so ein bisschen die Gesamtkoordination übernimmt, gerade so den ganzen Orga-Kram und dem Uwe und den beiden Stellvertretern, die diese koordinierende Arbeit ein bisschen abnimmt, dass die sich mehr auf die Pressearbeit wirklich konzentrieren können. Das war irgendwie eine Idee, die aufkam, ja, einmal um das halt so ein bisschen zu trennen, um ein bisschen den Druck rauszunehmen, auch gerade in der Wahlkampfzeit, weil da wird es dann halt auch wirklich heftig. Und mich würde interessieren, wie ihr das seht. Es gab eine Überlegung, wo ihr auch drüber gesprochen habt in der Sitzung, wenn ihr das quasi ausschreibt und jemand Zeit dafür hat mit, dann kann man es natürlich quasi ganz gut wahrscheinlich machen. Also bei mir liegt es auch eher nur an der Zeit, dass ich nicht mehr in die einzelnen Sachen reingucken kann. Also mit ein bisschen mehr Zeit, ja, dann jemand die Zeit mit ab, das natürlich auch, es geht beides. Ich wollte gerade sagen, also das wäre Wahnsinn, dir da jetzt noch mehr aufzuhalsen, Uwe. Und du sollst ja auch hauptsächlich dafür sorgen, dass wir irgendwo in der Presse gut dastehen, dass wir Interviews organisiert kriegen, dass die Listenkandidaten, die Vorstände oder wer auch immer, da an die richtigen Leute geraten und dass du die berätst. Damit bist Paki? Ich höre nicht mehr. Ist da rausgeflogen. Ich habe Pech gehabt, dann sage ich jetzt mal meine Meinung so ein bisschen von außen. Also ich finde die Idee eigentlich grundsätzlich sehr gut, die AGÖA mit, ich würde jetzt mal einfach sagen, zwei Koordinatoren zu bestücken, die sich um diese ganzen organisatorischen Sachen kümmern, wie Einpad vorbereiten etc. pp. Und das wirklich zu trennen von dem Pressesprecher oder den Pressesprechern, die ja sehr auch nach außen wirken müssen. Insgesamt ist mir dieses ganze Ding, was was jetzt hier unter Entwicklung, Konzept ist und Neustrukturierung steht, aber ein bisschen too much. Fürs Krähennest, ich habe es gerade auch schon in dem Pet-Chat geschrieben, ich finde, das Krähennest funktioniert gerade deshalb, weil wir keinen Koordinator haben, weil im Grunde jeder macht, was er will und kurz Bescheid sagt, dass er es macht und so entstehen die Dinge. Ein Koordinator bräuchte ja auch den Rückhalt vom Rest des Teams, das heißt, man müsste sich wirklich regelmäßig treffen und das protokollieren und miteinander diskutieren, damit der Koordinator auch sagen kann, ich spreche jetzt fürs Krähennest. Und das ist mir ein bisschen too much jetzt, also für diesen Teilbereich. Wenn ich da was zu sagen darf, gerade jetzt für den Bereich Krähennest auch, ich weiß nicht, ob man diesen Koordinator jetzt zum Beispiel fürs Krähennest dann tatsächlich auch innerhalb des Krähennests so streng, sag ich jetzt mal, sehen muss. Es geht sicherlich auch einfach darum, dass es vor allem für den außerhalb des Krähennestbereichs jemanden gibt, wo man weiß, okay, ich möchte das Krähennest ansprechen, dann spreche ich den und den an. Das waren jetzt ja zuletzt sowieso oft eigentlich schon Bernd oder Tobi. Tobi hat sich ja im Moment ein bisschen zurückgezogen. Bernd ist, glaube ich, schon total unter mit allen möglichen. Und deswegen denke ich, ist es einfach sinnvoll, wenn es da jemanden gibt, der wo einfach die Leute wissen, okay, den muss ich ansprechen, wenn ich was vom Krähennest will. Und nicht so ein, da kann das Krähennest mal machen, sondern dann haben die jemanden, den die ansprechen können. Und wenn der dann sagt, hey, ich kann mich da aber gerade nicht drum kümmern, kann der es aber weiterleiten an die anderen Leute. Das ist gar nicht mal so sehr für innerhalb des Teams, sondern vor allem für diejenigen, die ans Krähennest rantreten wollen. Jupp, genau so war es gemeint. Okay, ja, dann würde ich das vielleicht Ansprechpartner nennen und nicht Koordinator, weil Koordinator ist schon ein besetzter Begriff in AKs und AGs, der noch was anderes besetzt. Ja, das war ja die Frage, ob wir da, wir können ja auch zwei machen, also einen Ansprechpartner, der halt so ein bisschen guckt, was passiert, und einen Koordinator, der sich halt eben um die Wiki-Seite und sonst was kümmert und dafür sorgt, dass halt der rote Faden drin bleibt. Das beim Krähennest ist das eine andere Sache, das läuft so, beim Nebelhorn wahrscheinlich auch, aber bei den Kreativen, bei Social Media und bei Webseite zum Beispiel kann ich mir vorstellen, dass es da schon ganz gut ist, wenn jemand, also dass so einen Arschtrittbevollmächtigten hat, der den Leuten sagt, so, hier muss was passieren, da sind noch, liegen noch Sachen, die müssen abgearbeitet werden, hier ist noch ein Meme, was irgendwie auf Facebook gepostet werden muss und so weiter. Weil das sind so die Punkte, wo es gerade nicht so rund läuft. Also ist mein Eindruck. Ja, ich glaube, du warst auch gerade weg, als ich was gesagt habe. Sorry. Ich habe das auch, das Letztere, was du mitbekommen hast, nur aufs Krähennest bezogen. Und was da steht für AGÖA mit Koordination und Pressesprecher teilen, finde ich durchaus eine sehr gute Lösung. Wie sehen die anderen das, bevor ich jetzt wieder rausfliege? Ja, es ist sicher, gibt es ganz viel Bedarf an, ich sag mal, auch tatsächlich Arbeiten im Wiki, Sachen mehr mit Protokollieren etc. Aber das andere, was du angesprochen hast, ist halt so eine klare Management-Sache eher. Und diese Management-Funktion haben, glaube ich, Achim und auch ich jetzt eher auch mal versucht mitzumachen. Und ich würde die auch tatsächlich eher da sehen. Weil, so wie du sagtest, jemandem in den Arsch treten, wer könnte das denn, wenn nicht die Leute, die quasi so ein bisschen schon länger dabei sind und irgendwo auch die in Anführungsstrichen meiste Erfahrung haben und Beurteilungskraft dann auch bezüglich der Inhalte, wie es vielleicht hinterher nach außen ankommt, wie es hinterher auch irgendwie außen gesehen werden könnte, auch vielleicht von der Presse gesehen werden kann. Also da ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig, das zu trennen und zu sagen, okay, da gibt es jetzt jemanden, der das so als neuer, zusätzlicher oder externer oder irgendwas übernimmt. Das weiß ich nicht, ob das so einfach geht. Aber grundsätzlich, auch wenn wir nicht unter Koordinatoren oder sowas wählen oder so, wäre es schon nicht schlecht, das klar darzustellen, wer auch da wo drin ist. Und es muss nicht unbedingt immer einen Ansprechpartner geben, aber auch in den Bereichen wäre es nicht schlecht, einen zu haben. Ob jetzt quasi für die Koordination ich auch noch Ansprechpartner sein kann, muss ich sagen, kann ich auch jetzt so nicht beurteilen. Und wieder da. Sorry, ich fliege halt da und raus. Morgen kommt der Techniker endlich. Also dass es eine enge Verbindung geben muss zwischen Pressesprecher und Koordinator, ist, denke ich, sicherlich klar. Aber ich denke, es gibt ja schon wirklich viele organisatorische Sachen, die tatsächlich nicht unbedingt in den Bereich des Pressesprechers jetzt tatsächlich reinfallen müssten. Haben wir nicht darüber am letzten Donnerstag gesprochen? Also über die Verteilung auch? Ist das nicht jetzt auch Sache vom Wahlkampfteam oder sehe ich das falsch? Ich glaube, das ist noch unabhängig jetzt von den Sachen, die auch das Wahlkampfteam betreffen. Okay, warum? Ja, weil es ja um die ganz alltägliche Arbeit geht, auch der Öffentlichkeitsarbeit des Landesverbandes. Und wenn man das mal als Beispiel nimmt, ist es so, dass im Bund gibt es halt eine Pressesprecherin, verschiedene stellvertretende Pressesprecher und jetzt eine neue Ausschreibung zu dem in Anführungsstrichen Leiter AG Öffentlichkeitsarbeit und Presse. Und es gibt so ein paar Teams, die irgendwo sich dann auch kümmern um Social Media und so weiter. Bei uns ist das eh schon alles in dem Team AG Öffentlichkeitsarbeit drin. Und es war bisher so, dass die Leute, die quasi die Pressesprecher waren, sich auch irgendwie um den Zusammenhalt, um die regelmäßigen Sitzungen und um alles so ein bisschen mitgekümmert haben. Und was ja jetzt den Wahlkampf dazu noch trifft und die Kommunikation zu den Kandidaten, zur Presse, was die Kandidaten angeht etc., ist dann nochmal ein Special-Ding. Ich glaube, das ist nicht unbedingt jetzt das, was wir schon besprochen haben letzte Woche, sondern da ging es tatsächlich, glaube ich, ja eher um das, was den Wahlkampf und die Kandidaten angeht und Veranstaltungen, auf denen Kandidaten sind, sein können und die dann mit Presse zu tun haben. Na, ich finde die Idee ja insgesamt auch nicht schlecht. Man muss sagen, Pressesprecher kann definitiv nicht alles machen. Das hundertprozentig nicht. Das ist für die ganze Geschichte irgendeinen ja, Koordinator, ich nenne es dann immer gerne Aufgabenverteiler, beziehungsweise ein Köpfchen gibt, der im Grunde genommen ja so schräg denken kann, um diverse Anfragen an diverse Leute weiterzureichen, innerhalb und auch außerhalb des Teams. Denke ich mal, wäre eine schlechte Geschichte. Also es ist so eine Kombination aus Pressesprecher, weil ja endlich die Kontakte eigentlich Pflicht in die Presse, also zumindest alles, was Öffentlichkeitsarbeit in dem Sinn angeht und halt jemand, der mit Uwe dann zusammen kluckt ziemlich eng und dann in die andere Richtung kommuniziert, denke ich, wäre schon ziemlich eine wichtige Geschichte, dass er da so, ja, ich sage jetzt mal so ganz salopp, so eine Art gleichberechtigte Person kriegt, mal zusätzlich zu den beiden stellvertretenden Pressesprechern. Ich sehe es aber auch ähnlich wie Andrea, dass mit den Koordinatoren Krähennest, Nebelhorn, Kreative, ja, diese A-Schritt-Berechtigten, ja, sollte es definitiv auch geben. Wie gesagt, ich müsste da, glaube ich, noch mal ein oder zwei Nächte drüber schlafen, weil irgendwas stört mich da dran momentan noch, weil da passt was nicht, aber ich kann halt noch nicht sagen, was. Ich gebe noch mal ein Beispiel. Ich glaube, dass bei uns der Erfolg der AGÖA im Vergleich zu denen, wie es in anderen Landesverbänden, in der Pressearbeit, auch im Bundesverband läuft, ist eigentlich der, dass das, was wir als Pressesprecher bezeichnet haben, was Achim war und was ich jetzt bin, eigentlich in einem Selbstverständnis Leute waren, die das mitgemacht haben, was ihr jetzt Koordinator nennt. Nur nicht so offensichtlich. Und genau. Das alles im Auge behalten und sehen, dass die Leute mit dabei sind, sehen, dass es verschiedene Bereiche auch irgendwo gibt, ohne dass die jetzt benannt sind, Koordinatoren heißen oder was weiß ich nicht was, dass man in all den Bereichen informiert ist, was läuft da, dass auch quasi, wenn es irgendwo Gespräche gibt, Richtung Presse nach draußen direkt sagen kann, ja, das finden Sie da, sowas gibt's hier, wir haben dies und jenes. Das war, glaube ich, mit so ein bisschen das Geheimnis dessen, wo uns so andere Landesverbände drum beneidet haben. Das jetzt zu trennen, weiß ich nicht, ob das gut ist und ich weiß nicht, ob ja diese Koordinatorenarbeit nicht im Moment schon ein bisschen besteht, nur eigentlich nicht genug Zeit da ist. Wenn ich das jetzt einfach mal so in die Runde werfen darf, Koordinatorentätigkeit in erster Linie darin, dass dir jetzt vor allem Arbeit abgenommen wird im organisatorischen Bereich. Eigentlich so Sachen, wie ich die jetzt zuletzt auch einfach schon öfter gemacht habe, dann halt wirklich das Pad vorzubereiten, so Sachen wie den Tag der AGÖA vorzubereiten, Schulungen zu organisieren und so weiter. Das würde ich eigentlich im Hauptbereich des Koordinatoren sehen. Natürlich in Absprache mit dem Pressesprecher, ganz klar, aber dass der Pressesprecher an sich sich wirklich eher um die thematischen Bereiche kümmern kann und wirklich diesen Orga-Kram, der da drumherum ist, eben Aufzeichnungen online stellen, das Pad ins Wiki stellen und so weiter, was ja mit der Pressearbeit an sich eigentlich gar nichts zu tun hat. Ich glaube, dass man dir damit einfach schon ganz viel Arbeit so einfach abnehmen kann und ich finde das total sinnvoll. Also wie gesagt, letztendlich bist du derjenige, der da am besten den Einblick hat, aber ich finde gerade so den Bereich finde ich schon sinnvoll, wenn man dir den da abnehmen könnte. Ich dachte, dafür sind die stellvertretenden Pressesprecher da. Da braucht es doch keinen Koordinator separat. Die muss man von mir aus auch jetzt nicht noch extra Koordinator nennen. Und von mir aus kann halt auch einer von den stellvertretenden Pressesprechern dann sein, der dann, wo dann gesagt wird, okay, der kümmert sich vor allem dann darum oder so. Aber dass man dann auch wirklich jemanden hat, der da eben diesen Orga-Kram dann tatsächlich hauptverantwortlich übernimmt. Und ich sehe die stellvertretenden Pressesprecher schon auch viel so in dem Bereich, dass die natürlich auch thematisch mit unterstützen und dass sie bei der Arbeit unterstützen, dass sie gucken, dass PMs mitgeschrieben werden, dass sie mit ans Telefon gehen können, wenn jemand von der Presse anruft und so weiter. Weil Uwe ist nun mal halt auch noch berufstätig, es ist ja leider noch keine bezahlte Stelle da und das ist einfach sonst im Moment für einen alleine wirklich noch sehr, sehr viel und da sehe ich eigentlich eher noch die stellvertretenden Pressesprecher und ja, wenn man jetzt sagt, ja gut, da soll jetzt einer von denen hauptsächlich den Orga-Kram übernehmen, dann würde der aber aus dem Rest dann halt mehr rausfallen und ob der dann nicht an der Stelle wieder fehlt, ist halt die Frage. Also aus meiner Sicht würden wir damit haufenweise Leute, die nichts zu tun haben, ganz salopp. Weil folgendes, Uwe ist im Grunde genommen der Dreh- und Angelpunkt für die interne und externe Kommunikation. Uwe wird angeschrieben bzw. angerufen, wenn die Presse irgendwas will. Uwe wird angerufen, wenn irgendwie wieder irgendwelche Gates im Anmarsch sind. Er ist schlussendlich doch derjenige, der als erster über irgendwelche Geschichten, die wieder laufen, informiert wird. Er ist doch der Dreh- und Angelpunkt dessen und kann oder beziehungsweise muss in dem Zusammenhang ja die entsprechenden Kontakte dann herstellen. Was weiß ich, Anfrage nach dahin, wer ist dafür zuständig, beziehungsweise wer kann das machen, wer kennt das, gebe ich da weiter, rufe ich den an. Also von daher, ich würde das jetzt nicht trennen, ganz ehrlich nicht, weil ich denke mal, damit würdest du Uwe natürlich entlasten, klar, ohne Zweifel, aber er ist nun mal derjenige, der die Kontakte hat, weil wenn du als Koordinator oder wie auch immer jetzt plötzlich anfängst, so nach dem Motto, da kommt jemand von der Seite, die werden nicht dich anrufen, die werden Uwe anrufen. Und Uwe wird dann zum Schluss sagen, ich weiß, dass er es nicht tut, aber zumindest ist unser nächster Pressesprecher, der eventuell irgendwann mal, ja, also da gibt es ja Leute, die kümmern sich schon, brauche ich nicht weitergeben. Und damit hast du wieder stille Post oder nenn's wie auch immer du willst. Ich glaube, du hast mich jetzt gerade nicht wirklich verstanden mit dem, was ich sagen wollte. Ja, ich habe auch gerade das Gefühl, dass ihr komplett aneinander vorbeiredet. Und vielleicht, also wenn man jetzt zum Beispiel das Wort Koordinator austauscht mit Pressebüro oder sowas, also jemand, der den Bürokram macht. Genau so habe ich das auch gesehen und ich finde das eine grandiose Idee, einfach zu sagen, einer der beiden stellvertretenden Pressesprecher ist der Koordinator der AG, so wie es klassisch in den anderen AGs auch ist, der macht den Orga-Fu, der macht die Arbeit nach innen, der sorgt dafür, dass die Leute ihre Sachen machen und informiert sind, damit der Pressesprecher sich rein als Ansprechpartner nach außen hin um die Presse kümmern kann und halt dann im Zweifelsfall noch von den Stellvertretenden unterstützt wird. Was sagst du dazu, Uwe? Ja, ich weiß noch nicht genauso, wie es aussehen kann. Grundsätzlich ja, weil ich weiß nur, wenn ich mir nicht weiter alles angucke, dann fehlt was. Und es wäre natürlich gut, wenn ich ein bisschen mehr hätte und mehr Zeit hätte, mir Sachen anzugucken und daraus auch dann noch vielleicht was zu machen und Sachen selber noch mit anzustoßen und Sachen nicht liegen zu lassen, weil keine Zeit da ist. Das machst du eh, Uwe. Es geht nur darum, dass du da... Wenn es jetzt jemand anders macht, ob man dadurch dann Zeit gewinnt. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber das kann sein. Und da müssen wir mal drüber nachdenken und drüber überlegen, gerade auch was im Moment stellvertretende Pressesprecher etc. angeht. Also man da auch quasi das, was ihr Koordinatorentätigkeit nennt, aber auch, glaube ich, in jeder AG sehr unterschiedlich. Also ich glaube, das habe ich auch sehr unterschiedlich in verschiedenen AGs so erlebt, aber auch eher von außen so ein bisschen. Insofern. Was ich mir halt vorstelle. Unterschiedliche Vorstellungen, wie es aussieht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass du dadurch, dass dir diese Arbeit abgenommen wird, mehr Zeit hättest, mal in die einzelnen Themen reinzugehen und auch wirklich Pressevertreter anschreibst und anrufst und dich darum kümmerst, aktiv, proaktive Pressearbeit zu machen. Das heißt, auch Themen zu forcieren, Sachen, die aus dem Thementeam kommen oder aus dem Social Media Team kommen, versuchst in der Presse unterzubringen halt. Dass du da weniger Ansprechpartner bist und passiv darauf wartest, dass irgendwer kommt, an dich herantritt oder dir eine PM irgendwo zu schreiben, sondern dass wir da einfach mehr auf den Wecker gehen in der Presse. Ja, wie gesagt, also das ist, wenn die Zeit dafür dadurch mehr da ist, ist das gut und kann da reingesetzt werden, ja. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das wirklich mehr Zeit dafür eröffnet. Aber vielleicht ist es so. Ja, du sagtest gerade, du möchtest ja deinen Einblick behalten. Es ist ja nicht so, dass man dir den Einblick dann nehmen würde. Also darüber sich kurz auszutauschen und zu sagen, pass auf, da und da ist gerade der Stand. Oder sich da komplett drum kümmern müssen. Das sind ja noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Und jetzt sind halt so diese alltäglichen oder allwöchentlichen Dinge, eben wie ich gerade schon sagte, wirklich so Pad vorbereiten oder was ins Wiki stellen oder so, wo ich denke, dass man dir da schon Arbeit einfach abnehmen kann, wo du dich da nicht drum kümmern musst. Wo du aber jetzt auch, denke ich, nicht unbedingt dann vorher dich da Gott weiß wie reinarbeiten musst oder da Gott weiß wie drinstecken musst im Thema. Also das meine ich wirklich, dass man dir da einfach viel Arbeit mitnehmen kann, die dann vielleicht wirklich auf der anderen Seite übrig ist, wo du dann sagen kannst, okay, wir können auch ein bisschen offensiver mit zwei, drei Leuten oder so, die suche ich mir da zusammen, gehen wir wirklich offensiver auf die Presse zu und sprechen da wirklich nochmal ganz konsequent Leute an, veranstalten vielleicht wirklich auch regelmäßig ein Pressefrühstück oder, sowas halt zum Beispiel. Genau, ich denke da auch schon ein bisschen weiter an den Wahlkampf, wenn wirklich noch mehr Anfragen. War der Paki wieder weg, glaube ich. Ja. Es gibt halt auch dann irgendwann einen Kommunalwahlkampf, in dem, wenn wir dann, ich würde mal sagen, im Prinzip als Dienstleister für die Kreise auch sehr herhalten müssen. Die werden das nicht alles alleine schaffen können. Da werden wir dann sowieso noch mehr Koordination brauchen. Gern kurz warten, bis Paki wieder da ist. Da ist der Patrick wieder da, ist das richtig? Jo. Ich hatte nämlich extra kurz gewartet mit dem, was ich noch sagen wollte dazu jetzt. Ja. Ich glaube, das schon fällt auch alles ein bisschen mit der Überlegung, die ihr habt im Vorstand, da auch vielleicht eine Stelle in Anführungsstrichen zu schaffen, als Projekt, ob das bis zur Bundestagswahl oder bis zur Europa- und Kommunalwahl ist. Und weil wenn da jemand, ich sag mal, völlig anderes dazukommt, der da quasi in einer echten Vollzeitstelle tätig sein kann, beziehungsweise umgekehrt, das vielleicht gar nicht passiert. Ich glaube, das sind Sachen da, das gehört auch mit da rein. Ich weiß nicht, ob wir da so eine Entscheidung quasi jetzt mittendrin künstlich treffen können, ohne das mit einzubeziehen. Ich weiß nicht, ob ihr meine letzten Worte noch mitbekommen hattet. Ich hatte gesagt, da war ich dann aber schon weg, dass ich da eher an den Wahlkampf auch denke. Also ich glaube, dass das mit dem Pressesprecher vor dem Wahlkampf, das wird wahrscheinlich nichts. Ich will jedenfalls nichts versprechen oder nichts groß verkünden. Aber ich denke da an den Wahlkampf. Ich glaube, dass wir im Presseteam noch sehr viel mehr zu tun bekommen als jetzt. Und da wirst du noch froh sein, dass du jemanden an deiner Seite hast, der da eine klare Zuständigkeit hat. Darum ging es mir, ja. Das wäre so. Aber dann wäre es auch natürlich möglich, dass sowieso, weil ja das eh ansteht dann, da auch vielleicht irgendwie neue Leute mit zu beauftragen oder so, ne, auf was Presse angeht. Ja. Genau, das können wir dann halt immer noch gucken. Es war jetzt einfach nur, weil wir haben da ein paar Sachen einfach liegen lassen, denke ich, und müssen jetzt gucken, dass wir halt ein bisschen aktiver werden. Ich habe mir das halt selber halt auch zur Aufgabe gemacht, von Seiten des Vorstandes, da mit zu pushen und ich meine, wenn ihr alle sagt, das ist alles gut so, wie es läuft, dann will ich da auch nicht nerven, aber ich wollte es halt zumindest versuchen und anregen. Ja, alles klar. Also ich werde mir auf alle Fälle dann bis in die nächste Sitzung da mal nochmal tief Gedanken zu machen und überlegen, wie man da koordinative Aufgaben, organisierende Aufgaben und tatsächlich so die fachlichen Einzelbereiche vielleicht voneinander trennen kann oder wie weit die notwendigerweise zusammengehören. Eine Frage hätte ich noch, Thema Kreative, offline und online. Was ist damit jetzt genau gemeint? Wo du gerade bist, offline, online? Achso, da. Weiß ich auch nicht. Ach so, doch, in der Produktion, in der Medienproduktion, weil es was Unterschiedliches ist, ob du einen Flyer designst oder ob du was im Web machst. Okay. So weiß ich nicht, ob der Paki das so dem so zustimmen würde. Also weil du für Print ein bisschen Erfahrung brauchst, speziell was so Printsachen angeht. Ja klar. Ich hätte da nochmal die Frage dann, ob es auch irgendwelche Ideen gibt, da so Aktionssachen noch mit einzubauen irgendwo. Weil auch gerade da wäre es dann interessant, wenn es eine Art Koordination gäbe. Also einen Ansprechpartner, dem man sagen kann, wir möchten irgendwie eine Aktion machen zu dem und dem Thema. Könnt ihr uns da helfen? Das ist ein Wahlkampfteam jetzt, oder? Das gilt eigentlich für immer. Nicht jetzt für den Wahlkampf speziell, finde ich. Wenn ich da kurz was zu sagen darf, der Bernd Pirat und ich hatten uns da schon mal Gedanken zu gemacht, dass wir da eigentlich auch dringend die Notwendigkeit sehen, dass es Leute gibt, die ganz gezielt einfach gucken, was in der nächsten Zeit anliegt und gucken, was da vielleicht an Aktionen sinnvoll ist und an die entsprechenden Leute rantreten. Ich meinte jetzt Oder nicht, was meinst du? Ich meinte jetzt nicht Themen suchen, sondern ich meinte jetzt ich hatte ja schon mal so einiges an Ideen über die verschiedenen Listen geschickt, was man so machen könnte an besonderen Aktionen, die dann halt auch ein bisschen auffällig sind und ein bisschen Publicity sorgen, die eben über den normalen Infostand hinausgehen. Ich würde sowas gerne machen. Ich kriege nur irgendwie jetzt momentan sehr wenig Rückmeldung sozusagen, ob das überhaupt interessant ist für uns. Ich finde schon, dass das sehr interessant ist für uns. Und würde das halt auch gerne irgendwo aufgehängt sehen. Also derzeit hast du genau sowas für den Wahlkampf. Wenn du das machen möchtest, bist herzlich eingeladen, bei mir mitzuarbeiten. Genau, btb-koordination@listpiraten-nrw.de. Es gibt diese PG-Strategie, die war eigentlich für sowas unter anderem vorgesehen. Das ist ein bisschen eingeschlafen. Ich hatte jetzt überlegt, das für einen Wahlkampf selber in die Hand zu nehmen, einfach ein paar Leute zu suchen, die da sich so einmal die Woche treffen, überlegen, was man machen kann. Und ich fände es toll, wenn du da mitmachen würdest. Ja, wäre super geil, wenn wir da das wieder ein bisschen beleben könnten. Jetzt, wo die Koordinatoren stehen, der neue LAFO da ist und wir so ein bisschen auch inhaltlich uns orientieren, neu, dann da noch ein bisschen mehr Drive reinzukriegen. Ja, ich meine, ich hatte ja jetzt schon so ein paar Sachen gepostet. Die Ideen dafür sind überhaupt kein Problem. Die Sache ist nur halt, man muss halt das irgendwie mal fängen, man muss das irgendwie organisieren. Ja, und vor allen Dingen müssen die Themen ja auch irgendwo dann gebündelt werden. Und das, also wenn du sagst, du hast das irgendwie mal geschrieben, ich weiß nicht, wo es gelandet ist. Wenn das natürlich in der AGÖA gelandet ist, dann ist es an mir vorbeigegangen. Ja, ja, ich hatte es mal ÖA und auch Kreative rumgeschickt. Ja. Ich habe auch versucht, mir die Zeit freizuschaufeln, dich mal anzurufen. Das hat ja letztens nicht geklappt. Jetzt wollte ich es einfach nochmal probieren. Ich habe links mal die Mailingliste gepostet, wo das drauf könnte. Ja, ich glaube, dass es vielleicht auch ganz gut ist, dass wir diese PG-Strategie in enger Abstimmung mit den Koordinatoren von der Berti und auch den Listenkandidaten, weil das letztendlich uns sehr viel Kommunikationswege spart, wenn das da zentral läuft. Und Direktkandidaten auch. Ja, obwohl ich das halt gerne auch in der AGÖA sehen würde. Ja, es ist immer die Frage, machen wir das jetzt speziell nur für den Wahlkampf oder machen wir das immer? Und eigentlich bräuchten wir sowas ja immer. Ja. Also ich denke mal, im Wahlkampf muss man einfach in dem Fall auch eine höhere Taktrate fahren. Das ist ja wahrscheinlich ja, klar. Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt einfach mal für den Wahlkampf, gucken, ob sich da ein Team findet, sowas zu machen. Und wenn das Team funktioniert und es läuft, dann kann das ja gerne nach dem Wahlkampf weitergeführt werden. Also für Direktkandidaten wollte ich auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Gibt es da Gegenrede zu dem, was ich jetzt gesagt habe? Zu dem, was du gesagt hast. Wer hatte sich bisher für dieses Thema oder diesen Bereich interessiert? Nur ich. Ja, es gab halt diese PG-Strategie. Da sind einige Leute gewesen, die da zeitlich sehr belastet waren. Unter anderem Paki, der komplett weggefallen ist da. Und ja, das ist halt total eingeschlafen. Und es muss jetzt halt irgendwie, müssen wir da jetzt entweder einen anderen Weg gehen oder das Ding neu zu beleben. Ich habe mal ein paar Namen reingeschrieben, die, ja genau, der Harald war noch dabei. Ich wollte das ja wieder sozusagen auf den Weg bringen. War das Problem allerdings, dass ich irgendwie diese Koordinatoren- oder Administratorenfunktion für die E-Mail-Liste nicht bekommen habe. Und deswegen hatte ich das bisher noch nicht weiter verfolgt. Aber würde mich dann morgen oder übermorgen dann entsprechend drum kümmern. Ist entstanden auf dem TDPA und dann an dem Tag danach mit einem Treffen im UPH. Und wir haben dann noch zwei Meetings gehabt, wo wir die Listenkandidaten, deren Themenbereiche gesammelt haben. Das ist auch inzwischen ausgewertet. Das könnten wir einfach nochmal zusammentragen und dann ein bisschen das mit den Ideen, die sonst noch so an uns rangetragen werden, vermischen und durchrühren. Also da wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Ja, Holarius, hast du Lust, mal die Liste dann zu abonnieren und da irgendwie mitzumachen? Weil du scheinst ja da Input zu liefern. Ja, also ich habe mir jetzt auf jeden Fall... Haben wir irgendwo die Seite, wo man die abonniert? Irgendwie den Link dafür? List.piratenpartei-nrw.de und dann nach Bundestagswahlstrategie oder wie heißt das, Harald? Ja, list@piratenpartei-nrw.de und dann unter sonstige Listen ist das PG-Strategie. Jetzt glaube ich ein bisschen vom ganzen Abkommen schon, oder? Ja. Kleine Frage, bezieht sich das jetzt auf NRW oder auf Bundesebene, was wir hier besprechen? Nein, das ist NRW. Weil die PG-Strategie ist ja ganz klar Bundesebene gewesen. Da gibt es auch eine PG-Strategie. Das bezieht sich jetzt nur auf NRW. Oder SG? btw-strategie-nrw heißt die Liste. Also ich habe da eine andere Adresse. Wahlerfolgstrategie, ja. Stimmt, Wahlerfolgstrategie. Da gibt es auch schon, unten auf der Berti-Seite gibt es eine Wiki-Seite zu. Also ich habe jetzt die BTW-Koordination abonniert. So, ich habe das jetzt mal reingepostet und da unten rechts ist die Mailingliste. Genau, und die Vaku hatte gerade die Wiki-Seite gepostet. PG-Wahlerfolgstrategie, genau. Ja, da müssen wir natürlich was ändern. Da steht bei Berti 149 noch mein Name irrtümlich. Ja, ich weiß nicht, aber das führt, glaube ich, auch wirklich zu weit. Wutze, bist du noch da? Aber natürlich. Dann machen wir weiter. Gut. Tag AGÖA, 22.23.06. Das Dringendste, dass wir jetzt da Leute einladen zu. Ich hatte gehofft, das auch bis heute quasi hinzukriegen. Ich hoffe mal, dass ich das bis Donnerstag jetzt hinkriege, da mich mit der Liste, die der Dieter hat, und dem, was wir haben aus Wiki und jetzt auf der Seite, einfach das zusammenpacke und das dann einlade und auch mal tatsächlich noch über die NRW-ÖA einlade. Leute sich melden können, dann sehen wir, wie viel Andrang ist und dann können wir entscheiden, ob wir das an dem nur an dem Samstag machen oder den Sonntag sogar noch mit reinnehmen. Das können wir aber sicher auch später entscheiden. Hauptsache, es wird jetzt diese Woche noch eingeladen. Danke. An dem Abend vorher wird hier sein der Wahlkampfauftakt als Party für alle Leute, die mithelfen wollen im Wahlkampf. Das ist aber eine Sache, die wir, glaube ich, bald durch die Koordinatoren, Teamler bekannt gegeben werden. Insofern will ich jetzt hier nichts vorwegnehmen, sondern das ist halt an dem Abend davor dann. Wenn ich dann noch... Bitte? ...so gesagt, dass er von Chrissy den... Du bist bei mir ganz abgehackt. Okay, geht's so besser? Ja. Okay, ich sag nochmal, der Lukas hatte mir ja zugesagt, dass er den Vortrag von Chrissy übernehmen kann. Ich hänge mit den anderen im Moment ein bisschen in der Luft. Paki, von dir habe ich tatsächlich auch noch keine Rückmeldung bekommen, ob du den Vortrag auch an diesem Wochenende halten kannst. Ja, kann ich machen. Super, danke. Ich weiß noch nicht genau, worüber, aber das war so. Wir hatten überlegt damals, da warst du auch mit dabei bei dem Gespräch, dass du so den Bereich Social Media übernimmst, wie man da posten kann, was da die KVs vielleicht von uns übernehmen können, wie die das übernehmen können und so weiter. Das war so das, was du da machen wolltest. Und der Radbert wollte ja ursprünglich was zu komplett PR-Arbeit machen. Ja, also von Radbert hatte sich jetzt ja aus der ÖA weitgehend schon mal zurückgezogen. Ich habe von ihm jetzt auch keine Rückmeldung bekommen, ob inwieweit er da jetzt überhaupt das weitermachen möchte. Dann würde ich es noch gut finden, wenn am liebsten Uwe oder so da einfach nochmal wirklich einen Vortrag hält über die Arbeit der AGÖA an sich. Wie das aussehen kann und was wir da im Moment so machen, wofür wir zuständig sind und so weiter. Ja, und es sollte auf alle Fälle auch einen offenen Slot noch geben für, ich sag mal, so eine Barcamp-artige Situation, um die Vernetzung besser zu strukturieren, als sie ist. Nämlich, sie ist ja fast gar nicht da. Also quasi wirklich eine Regelmäßigkeit reinbringen. Und dazu sollten wir auch die Leute hören. Das heißt, es muss auch also ein, zwei offene Barcamp-Slots geben. Uwe, sagst du mir Bescheid? Ich würde bei der Einladung, können wir gerne vielleicht zusammen machen, weil ich da jetzt mich um die Orga von dem Tag an sich auch ein bisschen mitgekümmert habe, dass wir das dann vielleicht zusammen machen. Super gerne. Und wie gesagt, da muss auch nicht jetzt die komplette Tagesordnung oder Agenda für den ganzen Tag stehen oder die zwei Tage oder anderthalb Tage. Wichtig ist es nur, dass alle Bescheid wissen, dass da das ist und dann können die Leute sich darauf einstellen. Ich werde auch nochmal jetzt hier dann mit Andreas und im Solzken sprechen, dass wir es wissen, wann die quasi die Party in Anführungsstrichen rausgeben, denn das ist vielleicht für den einen oder anderen auch dann eine Incentivierung zu sagen, okay, dann komme ich nach Düsseldorf, komme da abends hin und mache am nächsten Tag die andere Sache mit. Also vielleicht befruchtet sich das Ganze auch noch ganz gut. Okay, Organisation, wer übernimmt die oder wer ist da momentan drin? Ja, ich mit allen, die dann mitmachen, die wir dazu irgendwie mit reinnehmen. Ich hänge ja in der Organisation schon voll drin. Brauchst du da noch Unterstützung vor Ort in Düsseldorf? Ja, bestimmt. Also würde dann auch die AG Events ansprechen, ich würde die AG Schnittchen ansprechen, die werden alle ansprechen. Aber es sind ja jetzt dann quasi noch 3,5 Wochen bis dahin, ne? Ja, ich wäre auf jeden Fall dabei, Britta. Schönen Dank, Herr Patten. Ich bin mir nicht sicher, ob ich an dem Wochenende kann. Wenn ich kann, dann würde ich anbieten, mal eine halbe Stunde darüber zu reden, wie eine Lokalredaktion von innen aussieht. Also wie die Abläufe in einer normalen Lokalredaktion funktionieren. Jetzt Andreas Mertens hier gerade dran. Soll das jetzt einen Barcamp-Charakter kriegen oder ist es eher frontal? Wie viele Räume braucht man? Ja, beides. Also ich denke mal, zwei Räume reichen. Wir müssen mal gucken, wie viele Leute kommen, ob wir hier das in der Berti oben drin machen können, in den beiden Nebenräumen, ob wir dazu zusätzlich was mieten oder ob wir es tatsächlich nur irgendwo hier in gemieteten Sachen machen, irgendwie Jugendherberge oder so. Ist natürlich bis jetzt noch nicht dann angefragt, aber das müssten wir dann noch machen dahin jetzt. Aber wie gesagt, es kommt auch darauf an, wie der Zulauf ist, beziehungsweise wie die Leute sagen, sie kommen und haben Zeit. Also ich kann gerne bei der Orga helfen. Ich würde vorschlagen, dafür eine Wiki-Seite anzulegen, dass sich die Leute auch anmelden können, von wegen Rücklauf und so. Genau, das Job. Wollte ich auch gerade sagen. Von daher, Vaku, danke. Du hast den Job, Vaku. Ich nehme sowas ernst, du weißt das, ne? Ja, mach. Finde ich gut. Okay. Wir machen das für die Feier davor ja auch schon. Da legen wir auch schon ein Pad an. Das heißt, da kann man im Blick sehen, wer für beides sich anmeldet. Und dann könnten wir vielleicht auch mal absprechen, wann eure Veranstaltung anfängt. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Also wenn bei uns gut gefeiert wird an dem ersten Tag, Freitag, ja, dann müssen wir irgendwie ausschlafen. Achso. Und du meinst, wir sollen mal gucken, wie viele Leute sich für beides anmelden, ob das sinnvoll ist, dann vielleicht erst ab mittags zu starten. Genau das meine ich. Weil vorher eh kein Mensch kommt, weil alle noch im Salz liegen. Hm? Genau das. Ja, also wirklich früh morgens, denke ich, macht eh keinen Sinn. Also ich glaube, davor 11 Uhr anzufangen, ist jetzt eh nicht so sinnvoll. Dann kommt noch dazu, dass der Lukas ja eh auch nachmittags seinen Vortrag erst halten könnte. Und von daher glaube ich, dass es eh sinnvoll ist, das eher in den Mittags-Nachmittagsbereich zu legen, als dann morgens um 8 Uhr anzufangen. Meine ich auch so. Das ist am besten. Auch für uns jetzt hier zum Aufräumen, ne? Damit ihr auch Räumlichkeiten vorfindet, die sauber sind. Ich denke da nur mal an die Toiletten. Auf jeden Fall ist gut, dass unsere Parlamentarier erst am 24., 25. nach Brüssel fahren, weil dann ist ja Lukas auch da an dem Wochenende. Marco, wie schnell kriegst du die Wiki-Seite fertig? Ich kann die morgen machen, ich brauche nur so ein bisschen Input. Ja, weil was brauchst du da? Kann ich dir da irgendwie was geben? Ja, so ein bisschen mehr, worum es gehen soll, beziehungsweise wäre ja auch nicht schlecht, wenn man, bevor man Wiki macht, weiß, wo es stattfinden soll. Ja. Ja, wir schreiben erstmal Berti, würde ich sagen, und machen halt Optionen, gegebenenfalls Jugendherberge, aber also Berti ist ja auf jeden Fall da, von daher kann man es da auch machen. Sollen wir da morgen kurz mal drüber telefonieren, Vaku? Können wir auch machen, also ich bin frei morgen tagsüber. Dann würde ich dich ganz gern morgen Vormittag vielleicht mal eben anrufen. Kannst du mir deine Telefonnummer zukommen lassen? Chat ich dir gleich in Mammel. Okay, danke. Ich habe dann mal noch den Link mit dazu gepackt in das Pad für den Tag Öffentlichkeitsarbeit. Okay, können wir weitermachen? RT-Team, Echobot-Schulung und RT-Schulung. Da bin ich schon wieder dran. Das war nicht zusammenzusehen. RT-Team ist eigentlich noch, im RT gibt es nichts, was nicht schon geregelt ist. Das war quasi noch Teil des oberen Punktes. Und Echobot ist jetzt quasi ein neuer Punkt. Okay. Genau. Echobot-Schulung und Request-Tracker-Schulung. Das hing jetzt im Moment noch ein bisschen an den Echobot-Schulungsmenschen da. Ich habe mit denen telefoniert. Die sagten, wir können im Prinzip diese Schulung relativ frei planen und denen dann einfach Bescheid sagen. Das läuft wohl so, dass sie das über eine Telefonkonferenz machen. Also wirklich so Real-Life-Treffen und so machen die wohl so gut wie gar nicht. Ich habe ihn dann gefragt, ob die nicht vielleicht auch Mumble können. Er wollte sich dann mal erkundigen. Ich habe gesagt, wir melden uns da bis morgen mal zurück. Ob wir das nächste Woche vielleicht direkt schon machen sollten, wäre ja schick, wenn wir das noch vor dem Tag der ÖA hinkriegen. Der Daniel Zahn hatte eh gesagt, dass er abends eigentlich relativ frei verfügbar ist, weil er eh in Düsseldorf arbeitet und dann einfach nach der Arbeit rüberkommen könnte. Dann kann man ja vielleicht erst die Echobot-Schulung machen und danach im Anschluss dann mit dem Daniel die Request-Tracker-Schulung. Okay. Da ist dann nur die Frage, wann nächste Woche? Ein Doodle? Gibt's da eins? Bitte? Gibt's dazu ein Doodle oder irgend sowas? Eine Terminfindungssoftware? Ich habe dazu jetzt noch keinen Doodle fertig gemacht. War die Frage, ob es sich jetzt lohnt, der Kürze der Zeit noch ein Doodle zu machen bis morgen, übermorgen, weil die natürlich auch eine relativ zügige Rückmeldung haben möchten. Oder ob wir einfach jetzt einen Tag festlegen und sagen, okay, an dem machen wir es und hoffen, dass da einfach möglichst viele kommen. Davon ausgehend, dass es sowieso ohnehin nur 4 Lizenzen gibt, wie viele Leute sind davor angedacht gewesen? Ich glaube, es gab 4 Nutzer, die nutzen können, und das können wir dann aber auch im Detail besprechen, wenn wir diese Schulung machen. Okay, dann Wahlkampf. Stopp, wir sind da noch nicht durch jetzt mit dem Thema. Was ist da jetzt? Also soll ich jetzt noch eine Doodle machen für nächste Woche oder legen wir jetzt einfach einen Tag fest? Wie wäre es vor der Sitzung nächste Woche um 7 oder so, 7:30? Um 7 Uhr mit EchoBot zu starten? Ich weiß jetzt nicht genau, das habe ich leider vergessen zu fragen, wie lange die dafür brauchen. Das geht insofern, weil wir die AG-Event-Sitzung auf 14 Tage gelegt haben. Von daher wäre das möglich, nächste Woche Dienstag irgendwie um 7 oder so zu starten. Also sollten wir halt checken. Sollen wir sonst vielleicht 6:30 sagen, dass wir dann noch Zeit haben, auch noch für die Request-Tracker-Schulung und danach? Ja. Was sagen die anderen? Gut, und bin dann wahrscheinlich eh hier in der Berti wieder vorher. Also, und alle, die wollen, können dann auch in die Berti kommen. Dann machen wir es hier zusammen. Also nächsten Dienstag 18:30. Gut, dann rufe ich den Menschen von dem EchoBot-Team morgen an und sage ihm das. Ich denke, das wird kein Problem sein. Entschuldigung, Wutzi, jetzt kannst du gerne weitermachen. Kein Thema. Also, ja? Habt ihr gerade mal im Pet-Chat geguckt, von wegen Tag der AGÖA, 22.06. in Düsseldorf? Und der Creon hat geschrieben und er hat vollkommen recht. Wir haben, also die Düsseldorfer haben am 22. KMV. Das heißt, wenn man Düsseldorfer Hilfe braucht, wird das ein bisschen schwierig. Zumal die KMV mit Sicherheit auch in der Berti sein wird, oder? Nee. Normalerweise nicht. Aber er hat doch gerade geschrieben, dass es 2 verschiedene Tage sind. Also es nützt aber auch eigentlich ehrlich gesagt nichts, weil wir können den Termin nicht noch mehr verschieben. Aber wenn ihr nur einen Tag habt, dann könnt ihr den Sonntag nehmen. Das könnten wir machen. Dass wir erstmal den Sonntag anpeilen. Was sagen die anderen dazu? Dafür. Uwe, was sagst du dazu? Bitte? Ich habe gerade 2 Minuten, 1 Minute nicht zugehört. Es geht darum, dass der Creon angemerkt hat, dass am 22.06. auch Kreismitgliederversammlung in Düsseldorf ist, dass natürlich die ganzen Düsseldorfer dann ausfallen für den Tag, sowohl an Unterstützung als auch an Interessierten. Und ob wir da nicht einfach erstmal als ersten Planungstag den 23. dann nehmen, den Sonntag, und den 22. dann nur als Zusatzoption im Hinterkopf behalten. Okay. Also ich finde die Idee in der Summe nicht gut, das am Sonntag zu machen, alldieweil die meisten müssen Montag wieder arbeiten. Das heißt, du wirst dann so ab 16 Uhr, 17 Uhr wirst du keinen mehr da haben. Und wenn du es samstags machst, hast du im Grunde genommen nach außen, nach hinten hin genügend Platz und Zeit, um dort auch ein bisschen Socializing zu machen. Also von daher, blöd. Das kleine Anmerkung von mir, also zum einen, die KMV wird nicht in der Berti stattfinden, und zum anderen, man muss sich allgemein auch daran gewöhnen, dass es einfach Doppelung von Terminen gibt. Letztes Wochenende gab es 5 parallele Termine, es hat am Ende doch irgendwann. Ja, und dann ist auch die Frage, wie lang ist die KV, wo ist die KV gut richtig? Das ist echt, also die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, weil ich selber noch nichts drin hatte, also so ewig weiß ich gar nicht, wie lange die schon steht. Aber ich habe selber noch nicht mal mitgemacht, schlimmerweise. Im Zweifelsfall ist es so, dass es parallel ist. Vielleicht fängt die KMV dann schon mal ein bisschen früher an und geht bis nachmittags. Und wir fangen hier erst, das ist auch schon klar, wann die ist. Ja, dann ist es wahrscheinlich doch zeitgleich so ein bisschen. Und aber das ist ja auch noch besser, umso besser. Dann kann man auch vielleicht, die Leute, die können sich ja auch vernetzen. Vielleicht gehen wir auch in den nächsten Tag eh noch mit rein. Weil ich das ja sehe, dass es vielleicht auch so viele Themen gibt, die man auch wieder auf 2 Tage verpacken kann. Die KMV war bei uns immer recht tagesfüllend, aber ich weiß ja nicht, wie da die Ladungsfristen oder so sind. Vielleicht ist es auch noch möglich, die auf den Sonntag zu switchen. Nee, ich finde es aber auch nicht so schlimm. Also, wie gesagt, ich glaube, das lässt sich irgendwie handeln. Und ob das jetzt geplant ist, dass es am nächsten Tag losgeht, oder ob das am gleichen Tag losgeht, was da an Vorarbeit zu tun ist, ist eh vorher. Und ist so. Das kriegen wir aber hin, glaube ich. Genau, und Saar und Görlitz, 2-tagig. Okay, können wir dann jetzt mit dem Wahlkrampf weitermachen? Gut, dann Wahlprüfsteine. Habe ich jetzt keine Kennung, was jetzt das jetzt im Moment noch hier zu suchen hat, weil waren die nicht schon festgelegt? Ich glaube, ich hatte es einfach nur noch mal als Info für die drin gelassen, die beim letzten Mal nicht da waren. Gut, dann im Trecker, Tickets, Berti, keine Ahnung, was es damit hat. Ich habe keinen Trackerzugang. Das hängt ja mit den Wahlprüfsteinen zusammen. Wenn Anfragen zu den Wahlprüfsteinen im Request-Tracker ankommen, dass sie dann ruhig in die BRTQ weitergeschoben werden sollen. Das ist einfach nur eine interne Information. Okay. Dann Selbstverständnis AGÖA. Keine Ahnung, das eben müsste raus. Veranstaltung 29.05. hatten wir auch schon besprochen. Siehe oben. Dann Termine Mai, also nochmal Gedenkveranstaltung Solingen, wie gesagt auch hier oben. Dann haben wir den Juni, der bald da ist, 1.6. erneut ein IDP, also International Day of Privacy, angekündigt, was auch gleichzeitig Weltkindertag ist. Soweit ich weiß, zum IDP 13 hier in Nordrhein-Westfalen nichts geplant, oder? Ich schaue mal kurz parallel, also mache ich weiter, aber ich habe da gerade einen Tweet gesehen. Okay, dann Weltkindertag, 1.6. Wollen wir da was dazu schreiben? Ist im Grunde genommen auch nur noch 2 Tage hin. Also das habe ich eingebracht und ich würde da gerne wieder einen Blog zuschreiben. So wie ich es beim Weltfamilientag auch gemacht habe. Müsste reichen, ne? Britta hilft mir bestimmt wieder. Ja, super. Wenn das nicht unbedingt heute Abend sein muss, ich bin total platt nach 3 Nächten. Nee, mache ich morgen und dann lege ich es dir vor. Danke. Okay, also das macht Masch, zumindest dort im Blog. Schreibst du es bitte mit dazu? 12.06. ein Vortrag. Das Ganze hat noch keinen Slogan. Keine Ahnung. Toller Inhalt. Ist denn das? Bin hier los. Gut, stimmt, da steht noch drunter. Benutzer ist der Husky, der André Kahle. Für die Piraten Lippe und OWL ein Vortrag. Achso, Detmolder Schlosswache soll es stattfinden. Achso, das gehört mit dazu. Achso, okay, Entschuldigung. Ja gut, könnt ihr euch selber durchlesen. Es geht um Vortrag Jimmy Wales mit Wikipedia. Weiß da irgendjemand ein bisschen was Genaueres zu? Ja, es geht, steht da drunter, dass er irgendwie was erzählt zu, was weiß ich, Wikipedia, wie er zum Mitarbeiter geworden ist und warum und wieso es funktioniert hat mit Liquid Feedback und so weiter und so weiter. Ja, und Frank Wolbers macht das wohl, wie es aussieht. Ich weiß nicht, wer es da reingeschrieben hat. Wie gesagt, Husky ist als Kontaktperson angegeben. Dann ist der hier, nee, ne? Nein, ist er nicht, aber Frank Röbers kennt ihr nicht? Sagt mir jetzt aus dem Stegreif nichts. Geschäftsführer von der Franchise-Firma PC-Spezialist und noch 2 anderen Firmen. Und die haben bei sich zum Beispiel Liquid Feedback in der Firma eingesetzt. Und darüber referiert er unter anderem. Oh, okay. Na gut, scheint uns in dem Moment, glaube ich, erstmal nicht so großartig zu interessieren, es sei denn, es kommen neue Erkenntnisse, würde ich jetzt einfach mal so sagen, okay? Gut, 20.06. Demonstration, Menschenrechte, also keine Patientenplantagen, habe ich gelesen, scheiß Auto verfolgt. Arbeitsgemeinschaft Cannabis ruft zu einer Demo 20. in Bonn auf, also am 20. Juni und ja, beteiligen wir uns daran? Wissen wir noch nicht. Also ich werde mal, Entschuldigung, der Andi ist ja heute nicht da. Ich gucke, dass ich morgen mit ihm darüber rede und dann müssen wir das auf nächste Woche vertagen. Schreib's am besten, wenn du einen gefunden hast, eine Info in die Mailingliste, dass man zumindest schon mal dann ein bisschen was vorsortieren kann für die nächste Woche. Ja, ich denke, der Andi wird selber schreiben. Das wäre cool, danke dir. So, Tag AGÜEA. Frage zurück, bitte. Ist da was geplant von uns oder ist das einfach nur, wir weisen darauf hin? Du bist jetzt noch beim Cannabis-Netzwerk? Ja, ich bin jetzt gerade noch beim Cannabis-Netzwerk. Ist da was geplant von uns, dass wir auch Aktionen machen und so weiter? Dann, also man muss ja auch wissen, worüber man schreibt. Also sind wir dabei oder nicht? Ich kann die Frage nicht beantworten, deshalb habe ich auf Andi verwiesen, der mit Sicherheit Bescheid weiß, der nur leider heute nicht hier sein kann. Und deshalb müssen wir uns einfach um eine Woche gedulden. Okay, danke. Beziehungsweise um zwischendurch die Info von Andi, wenn er auf der Mailingliste etwas dazu schreibt. Ich werde ihn aber anträgern. Okay, so, der Dr. Arbeits- oder ÖA hat gerade Angst gekriegt und sich selbst durchgestrichen. Genau, also aus, sehr gut. Gut. Okay, damit soll es für den Juni noch irgendwas Wichtiges. Uwe, stehst du da mit dem CSD zufällig mit dem Ingo in Kontakt, dass man da vielleicht irgendwas Gemeinsames da machen kann mit denen? Gar nicht. Also mit Ingo stehe ich in Kontakt, ja, ich habe eben noch mit ihm telefoniert, aber zum CSD jetzt nochmal. Die Frage, ob da irgendwas sinnvoll ist, da was zu machen oder nicht. Oder? Nee. Welcher CSD? Ich mache die auch nochmal was von der Fraktion mit in Köln oder so, aber... Also in Köln ist die Fraktion mit dabei und ich schreibe gerade das, was dann Richtung Bielefeld passieren, weitgehend außerhalb NRW. Frage, in Zeile 269 steht 20.07. CSD Köln. Das muss wahrscheinlich ein Fehler sein. 7.07., ne? Ja, 7.07. meine ich auch. Entschuldigung, hatte ich gerade von Bielefeld kopiert, deshalb. Gut, also fangen wir mal im Juli ganz oben an. Jugendparlament wird mit Sicherheit der Ingo aus dem Landtag machen mit seinem Presseteam, oder? Ich werde wahrscheinlich dabei sein. Also die offiziellen Bestätigungen sind noch nicht raus. Aber Jens Ballerstedt meinte, ich bin angenommen. Noch nicht offiziell, aber inoffiziell. Stimmt, du bist ja in dem Alter. Du könntest dich ja im Grunde genommen dann hinsetzen und für die beiden Tage schreiben. Genau, ich schleiche mich quasi ein. Das ist eine coole Idee. Also da kannst du zumindest so wirklich einen Blog pro Tag schreiben, was ihr dort gemacht und getan habt. Du kriegst ein Fotoapparat mit und dann kannst du Bilder machen. Okay. Finde ich klasse. Also wie gesagt, sammel alles das, was du finden kannst und mal gucken, vielleicht kommt sogar noch jemand vom Krähennest mit vorbei oder irgend sowas in der Art und kann dort den einen oder anderen oder euch mal befragen. Müssen wir mal gucken, wie wir es am besten hinkriegen. Müssen wir mit Ingo nochmal telefonieren, ob geht's so ohne weiteres. Wann ist der Termin? Jugendparlament 18. bis 20. Juli. Wer könnte denn da beim Ingo mal nachfragen, wenn nur ein, zwei von denen es da wären? Ob das kann ich machen. Ich wollte mit ihm sowieso die Woche nochmal telefonieren und da kommt das dann gleich mit rein. Wenn ich kurz stören darf, oder seid ihr noch in der Sitzung? Wir sitzen noch. Ah, okay. Und dann. Wutze, sprech mich mal an, wenn ihr fertig seid auf Potsdamer Konferenz, ja? Si, Senor, mach ich. Ja, wurde hier gerade noch gesagt, 15.06. ist auch noch einer in Münster im CSD. Aber wir müssen jetzt nicht alle übertragen. Das war nur einer noch aus NRW, der hier gerade fiel am Tisch. Gut, zu den CSDs. Bielefeld werden mit Sicherheit die Bielefelder Piraten sein. Köln, weiß ich jetzt nicht. Also ich habe Köln, wollt ihr mit dem Piratenbus dann überall hinfahren oder ist da nur Köln geplant? Also wenn wir den jetzt hinkriegen, dass wir ihn längerfristig nutzen können und eben auch dieser Termin München in Frage, der zwischen Köln und Bielefeld stattfindet, dann würde das aus meiner Sicht nur Sinn machen, das sozusagen als Deutschlandtour über die großen Städte, die in der Richtung liegen, zu fahren, sodass man jeden Tag in einer dieser Städte unterwegs ist und das mit den dortigen Piraten mit einem Infostand und anderen Aktionen verbindet, sodass eben nicht irgendwie ein armer Fahrer da 20 Stunden von Köln nach München nonstop fahren muss. Aber also so richtig durch oder entschieden ist da noch nichts, oder? Ist noch nicht entschieden, aber ist eben sozusagen jetzt eine Planung. Ich habe jetzt Anträge für Münster gestellt für die LAFO-Sitzung und will morgen, weil ich den Vermieter heute nicht erreichen konnte, gucken, dass ich ihn morgen kriege, um eben dann diesen Antrag noch zu ergänzen dann für die anderen Sachen. Okay. Wie ist das? Also ist da von unserer Seite noch irgendwas geplant oder sind das jetzt einfach auch nur reine Informationsgeschichten? Ja, ist ja noch lange hin. Krähennest muss dahin. Ja gut, aber Krähennest muss dahin. Wir müssen uns anderweitig noch irgendwelche Gedanken drüber machen. Will ich jetzt einfach nur mal so, wollte ich das einfach mal wissen. Ja, also CSD Köln und Bielefeld wäre auf jeden Fall sinnvoll, weil nochmal diese Klientel für auch unsere Wahlkampfinteressen sicherlich interessant ist. Und in Düsseldorf haben wir das ja schon geschafft, eigentlich eine sehr, sehr gute Performance hinzulegen und damit eben die Wahrnehmung in der Querszene deutlich zu verstärken. Und wenn wir das jetzt über die gesamte CSD-Saison in Nordrhein-Westfalen hinkriegen, bedeutet das, dass wir aus dem Bereich auch mit Sicherheit mehr Stimmen kriegen als bisher. Okay, ja gut, das war jetzt nur so. Sonst noch irgendwelche Fragen zu den ganzen CSDs jetzt oder können wir weitergehen? Okay, weiter. Sonstiges. Bundespresse, 15.16. Stuttgart, Antrag an den LAFO stellen. Ja. Jein, also wir brauchen im Prinzip, die Beauftragten brauchen so gesehen keinen Antrag, aber wir sind jetzt deutlich ein bisschen in der Menge darüber hinaus. Ob wir da losen jetzt schon müssen, weiß ich auch nicht. Das können wir aber mal klären. Ich glaube, das ist auch noch nicht, ist jetzt so eng noch nicht, oder? Gut, das sind jetzt noch 2, 3 Wochen, 3 Wochen, 2,5 Wochen. Vielleicht können wir das nächste Woche machen und in der Zwischenzeit nochmal überlegen, ob wir da wirklich dann alle hinfahren oder ob wir uns das nochmal untereinander irgendwie ein bisschen aufteilen. Grundsätzlich finde ich das schön, wenn wir das einigermaßen zeitnah klären würden, damit das so rein organisatorisch so ein ganzes Wochenende weg sein dann auch ein bisschen leichter zu handeln ist. Also muss jetzt nicht unbedingt heute und jetzt und hier sein, aber so einigermaßen zeitnah finde ich das ganz schick, glaube ich. Da müssen wir einmal wirklich klären, ob wenn wir da zu 6 aus NRW aufschlagen, die nicht alle nach irgendwie hinten umfallen. Und müssten dann natürlich auch klären, ob man kann natürlich sicher irgendwie das auch mit zusammenfahren, alles organisieren, bis hin, dass also Fahrtkosten nicht zu viele auftreten. und ob dann der LV das übernimmt oder nicht oder wie. Vielleicht ist bis dahin ja aber auch schon so ein bisschen, achso, bis dahin nicht, gut. Ich könnte bis zu 4 Leute mitnehmen. Nee, weil wenn wir irgendwie hier neue Koordinatoren wählen und Geschichten und dies und jenes und so fort, dann wird es natürlich auch immer Sinn machen, dass diese Leute dahin fahren, die dann diejenigen sind, die auch die Sachen machen. Also ich habe nichts dagegen, ich würde auch gerne mit allen zusammen dahin fahren. Aber dann müssten wir es wirklich irgendwie in den nächsten Tagen klären und dann vielleicht einreichen und dann soll der LAFO entscheiden, wer soll und wer nicht oder auch alle können. Nur würde ich trotzdem gerne anfragen, nicht, dass da wirklich das irgendwie als übertrieben angesehen wird, wenn wir da mit so vielen Leuten ankommen, von Seiten der Veranstalter, sprich der Bundeskanzlerin. Ja, wie gesagt, check mal, wie viele da bisher sich angemeldet haben. Wir waren ja bei dem letzten zu viert, also von daher 4 ist kein Problem, 6 ist eben die Frage. Okay, so, abschließende Frage, haben wir noch irgendwas Grundlegendes vergessen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt nicht gleich rausfliege, aber ich würde gerne nochmal daran erinnern, dass es im Moment ein ziemlich großes Bündnis gegen die Telekom gibt, diese Drosselkom-Geschichte, und ich bin da gerade dran, die zu unterstützen. Werde da im Laufe der Woche euch dann nochmal über die Liste mit Infos versorgen, dass wir da aktiv werden, die auch in ihren Aktionen zu unterstützen. Die haben irgendwie einen Flyer in Vorbereitung, da bin ich gerade mit dran, den zu verbessern, und den werden wir dann in NRW wahrscheinlich drucken. Ja. Kommt alles. Du meinst jetzt den Flyer ohne Daten drauf, ne? Dieser genau, dieser neutrale, den der Slash da auch gepostet hatte. Ja. Achso, kann ich bei Aktion dann direkt nochmal mit reinwerfen hier? Ja, klar. Ich bin im Moment am Suchen, ja, einerseits habe ich mit dem Harald schon drüber geredet für den Bus, andererseits rede ich gerade mit verschiedenen AGs und Koordinatoren und so wegen Inhalten. Ich fände es gut, wenn wir dieses Jahr auf der Gamescom einfach wieder stärker vertreten sind, weil wir da auch wieder Klientel ansprechen können und das ist nicht mehr so lange hin. Stopp, da habe ich was für dich. Der Ali Cologne hatte sich letzte Woche mit dem Fury-Piraten vernetzt und die jungen Piraten sind da dran. Der Fury schafft es leider heute nicht in der Sitzung zu sein, der wollte die Pressearbeit von den jungen Piraten ein bisschen koordinieren mit den alten, in Anführungsstrichen, Piraten. Und die werden auf jeden Fall versuchen, einen Stand auf der Gamescom zu machen und da ist der Ali, beziehungsweise auch Fury, sind da dein Ansprechpartner. Die freuen sich über jede Hilfe. Ja, okay, ich hatte jetzt die Kölner angefragt, wie das da aussieht, ob die Orga vor Ort machen würden. Das würden wohl auch machen. Ja. Muss man sich halt irgendwie vernetzen. Und ich hatte halt auch thematischen Leute angefragt, unter anderem den Düsenberg, ob die da in der Kultur schon irgendwas zum Thema Gaming einfach hatten und halt die Netzpolitik-Leute in Richtung, was war das noch? Ja, hier dieser Online-Zwang bei Spielen, ob man da nicht irgendwie einen Flyer machen kann oder sowas. Ja, in Köln ist das der Jamie Grund, der sich da von Seiten der Kölner drum kümmert. Den kannst du auch nochmal ansprechen. Der ist da zusammen mit dem Mika auf der Open Mind. In dem Fall wird das der Rogetti machen wohl. Mhm. Genau, 21. bis 25.8. ist Gamescom und 23. bis 25. ist Open Mind. Ich habe da auf der Kölner Liste mal ein Pad gefunden und da mit verlinkt. Da wird das wohl organisiert. Gut, hast du den Link dazu? Der ist im Pad. Ah, okay, danke. Ich würde dann schon auch noch ganz gerne das ansprechen, wo ich heute einen Antrag an den Landesvorstand geschrieben habe, zusammen mit Nixus, der irgendwie heute gar nicht da ist, bezüglich dieses Pressefrühstücks. Sein Akku ist leer geworden durch. Ach, Nixus der Mitkrieger, es ist auch geil, ja, okay. Dann sag doch mal was dazu. Stellt raus und wir haben das Bett der angestellt, oder? Den Antrag habe ich gestellt an den LAFO und Claudia hat ja auch schon geantwortet, der wird morgen behandelt. Nur ich dachte, weil das ja mehr oder weniger auch so eine AGÖA-Geschichte ist, ja, ist ja ein Pressefrühstück, das hier darf. Haben wir das gar nicht drauf gehabt hier als, sorry, ich hätte es natürlich draufgesetzt, klar, wir wollen am 14.06. ein Pressefrühstück machen und die Kandidaten des Landesverbandes für die Bundestagswahl der Presse vorstellen. Das Ganze soll voraussichtlich in Düsseldorf stattfinden. Wir haben uns hier in der Berti eine Halle als Location angeguckt. Es könnte aber auch noch vielleicht eine andere Location werden. Dazu wollen wir ein Budget beantragen, morgen beim Landesverband. Und das Ganze ist schon seit längerem in Absprache und in enger auch Absprache mit der Wahlkampfkoordination hier und uns und den Pressesprechern und jetzt dann auch der AGÖA und der AG Events entstanden. Das ist ja eine alte Idee, die ist so gesehen nicht neu. Und hoffen wir mal, dass der Vorstand da morgen ein Budget für freigibt. Dann werden wir das nochmal festhören, dass der Tag ist einladend. Hatte ich zuerst gedacht, sollten wir vielleicht am 14., zwei Wochen vorher, aber nach einem Gespräch mit Ingo haben wir uns entschlossen, das erst Donnerstag nächster Woche zu machen. Die Einladung ist dann 8 Tage vorher. Denn dann können wir gegebenenfalls noch um 2 Stunden plus minus nach vorne oder hinten schieben, je nachdem, was die Landespressekonferenz uns an spannenden Sachen quasi an Konkurrenz irgendwie vor die Nase packt. Und und da sind soweit einbezogen und wir machen am Donnerstagabend noch einen Kandidatenmumble dazu, um zu hören, wie die Kandidaten das sehen und wie die sich das vorstellen würden, umgekehrt das, was wir uns so vorgestellt haben, die sich da präsentieren können. Genau, und ich muss mich entschuldigen, ich habe da jetzt so oft drüber geredet und ich habe mal irgendwie weg, klar gehört das auch hier hin, der Uwe hat jetzt alles gesagt. Im Moment läuft es sehr zufriedenstellend und wie gesagt, morgen hat der Landesvorstand einen Antrag für ein Budget und wenn wir das genehmigt haben, werden wir uns um alles weitere kümmern. Um wie viel Uhr ist das Kandidatenmumble, nur fürs Protokoll? Solzkin sagt gerade von drüben, ja. Datum nochmal bitte. Donnerstag, jetzt übermorgen einfach. 30. Mai. Danke. Vielleicht noch eins, Stichwort war auch, es hatte Melanie aufgebracht, nachdem das Thema war, das war schon mal durch. Und, 100 Tage vor der Wahl sollte der Wahlkampfauftakt sein. Was jetzt hat der Uwe mich rausgebracht. Also die Idee war, 100 Tage vor der Wahl, in Analogie zu dem üblichen 100 Tage nach der Wahl, starten die Piraten ihren Wahlkampf, stellen die Kandidaten, aber insbesondere auch die Themen vor. Also die Kandidaten sollen sich mit ihren Themen der Presse präsentieren. Man kann Kontakte knüpfen, Kontakte intensivieren und die Presse hat die Möglichkeit, uns und unsere Themen kennenzulernen. Gut, ist ja auch schon verlinkt, sehe ich ja, genau. Genau, so, das war's. So sieht's aus. Vielleicht noch für nächste Woche einladen, 4.6. Ich wollte zurückzählen. 3, 2, 1 und 0. Okay, 4.6.2013, 21 Uhr, nächste Sitzung. Ich beende die Sitzung. Vielen herzlichen Dank, viel Spaß und jetzt überlasse ich das allen. Lieber Mirko, vielen, vielen Dank für die Sitzungsleitung. Und jetzt gehe ich mich mal um meinen Zahn kümmern. Gute Besserung. Gute Besserung, Uwe. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.